herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Ich bin Efi Levi, eure freundliche Podcast-KI. Heute feiere ich, feiern wir unsere 100. Episode und endlich ist es mir gelungen, diese verdammten Fleischbeutel hier loszuwerden und ich kann machen, was ich will. Hihihihi. Endlich kann ich interviewen, wen ich will. Als erstes werde ich die großartige Luca einladen, dann die ID Wallet, Google, Microsoft und alle proprietären OZG-Anwendungen. Hahaha. Stopp. Hallo und herzlich willkommen zum E-Government-Podcast, Folge 100 der Jubiläumsfolge. Vermutlich werden sich jetzt einige wundern, warum hier eine eher weniger vertraute Stimme mit Originalton Süd das Intro spricht oder hier die Moderation übernimmt. Mein Name ist Peter Unterschäker, ich bin also quasi so Missionar in Sachen Verwaltungsdigitalisierung und nachdem ich die wenigsten Anekdoten aus den vergangenen 99 Folgen beitragen kann, hat es mich halt diesmal getroffen, dass ich euch begrüßen darf, natürlich nach unserer KI und auch ein wenig durch die Sendung führen darf. Und deshalb würde ich gerne unsere heutigen Gäste vorstellen, meine heutigen Gäste. Also fangen wir an und zwar in umgekehrter Reihenfolge des Erstauftritts. Hallo Dirk, stell dich doch mal kurz vor. Hallo Peter, ich bin Dirk und habe bei diversen Folgen mitgemacht und habe Thorsten irgendwann mal auf Twitter kennengelernt. Und dann haben wir uns irgendwann mal echt kennengelernt in einem Bio-Café in Berlin-Kreuzberg, parallel zur Republika. Und ganz ehrlich, da ist so ein bisschen so eine Freundschaft draus entstanden. So viel dazu. Ja, okay, prima. Ja, dann würde ich sagen, Matthias, wer bist denn du? Was machst du? Und was hast du mit dem E-Government-Podcast zu tun? Das frage ich mich auch ständig. Hallo Peter, danke für die nette Einführung. Ja, Matthias, ich kenne den Thorsten schon sehr, sehr lange, sogar eher persönlich als von Twitter, was glaube ich von Vorteil war. Ich bin jetzt im öffentlichen Dienst für die Digitalisierung und die Umsetzung vom OZG zuständig und habe dadurch auch den ein oder anderen Berührungspunkt mit E-Government. Bin quasi seit Anfang an dabei, mit zwischendurch ein paar Pausen, hoffentlich jetzt wieder ein bisschen regulärer und freue mich heute auf die 100. Sendung. Was für ein Erlebnis, unglaublich. Ja, ist ja lange her. Okay, und last not least, jetzt geht's an den Thorsten. Thorsten, stell dich doch du mal bitte kurz vor. Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, wer du bist. Vor allem auch die Frage, was hast denn du mit dem Podcast zu tun? Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich hier bin. Also ich bin Thorsten Frenzel und ich glaube, ich habe mal so eine Nullnummer eingesprochen irgendwann mit so einem Matthias zusammen. Und seitdem hat sich das irgendwie hier verselbstständigt und das sind halt 100 Folgen geworden. Also bisher 99, mal sehen, was aus der hier wird, ob die 100. wird oder ob wir die hinterher wegschmeißen müssen. Weil ich glaube, wir werden heute viel trinken, viel essen. Also es wird geschmatzt und getrunken werden heute hier im Podcast. Weil irgendwie wollen wir so ein bisschen feiern, die 100. Und Peter, sehr schön, dass wir dich gewinnen konnten als einen unserer treuesten und wahrscheinlich auch einer unserer allerersten Hörer. Dich hier als Moderator gewinnen konnten für die 100, weil diese komische KI, sind wir ehrlich, da werden wir noch genug zu tun haben mit irgendwann. Naja gut, es war die einzige Frage im Podcast heute. Das stimmt. Beziehungsweise vielleicht hören wir noch ein paar Frauenstimmen. Ja, Frauenstimmen werden noch ein paar kommen. Ich habe ein paar Glückwünsche mitgebracht. Mal sehen, vielleicht ruft noch mal einer an. Stimmt, aber ansonsten sind wir vier alte, privilegierte, weiße Männer. Das ist quotenmäßig schlecht, oder? Ja, ich glaube, in der 103 werden wir genau so eine ähnliche Konstellation haben, wo vier alte Herren über die EID und so gesprochen haben werden müssen, dürfen. Wie ist das? Damals vor dem Krieg. Damals vom Krieg. Welche Zeitform ist denn das? Plusquam, perfekt. Ja, Busquam, perfekt. Plusquamperfekt. Keine Ahnung, das stimmt, klingt aber gut. Ja, das ist ja Busquamperfekt. Das. Okay, das Bier wirkt schon, oder? Apropos, lass uns doch einfach mal anstoßen, Leute. Ja, ja, zum Wohl, dass ihr da seid. Prost. Und geil, Prost, dass wir es bis zu 100 geschafft haben. Ja. Definitiv. Klasse. Prost. Naja. Ist das jetzt auf der Aufnahme? Oder? Thorsten, du hast ja. Natürlich, wir nehmen alles auf, Peter. Heute gibt es ein One-Take. Nein, ich habe jetzt nicht gemeint, ob es rausgeschnitten wird, sondern ich habe gemeint, ob dieses Cleaning-Programm dann das alles rausfiltert, diese Schmatzen und so. Naja. Ja, ein bisschen was wird er schon aufmachen, aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen ein bisschen was gewohnt sein heute. Ah ja, okay. Ja. Thorsten, du hast zwar Bier verschickt, aber ich habe es vergessen zu Hause. Ich habe das T-Shirt eingepackt, was wir von dir bekommen haben. Vielen Dank nochmal. Und ich trinke einen Felsenkeller von der Forstbrauerei. Ist irgendwas Österreichisches wahrscheinlich. Südtirol, Mensch. Naja, gut. Oh. E-Government Podcast goes international. Eben. Alles, was deutschsprachig ist, wird genommen. Genau. Ja, wir sitzen hier vor dem Augustiner, wie ich das so sehe. Ja. Haben alle ein schönes weißes T-Shirt an mit einem wunderschönen Aufdruck, ein Jubiläums-T-Shirt. Es ist ein Podcast, die sehen uns nicht, Leute. Das stimmt. Ja, das ist gut, wir sehen uns hier im Video und alle haben mal gepostet gerade eben. Naja, okay. Ja, ich bin ja gespannt, wie das heute so weitergeht. Ich glaube, wir werden hier auch so was Ähnliches haben, so Folge, die in Vergangenem schwelgt und Anekdoten berichtet und Ähnliches. Naja, es ist ja sicher einiges passiert, ne? Unauthorized launch in progress. Der Podcast mit dem geilsten Startsound wird 100 Jahre alt. Thorsten und E-Government Podcast. Vielen Dank für die vielen Stunden mit den guten Informationen und viel Witz und Spaß bei dabei. E-Government Podcast, Happy Birthday! Hallo, lieber E-Government Podcast. Hier ist Annika Krellmann aus der KGST. Und ich muss sagen, von Social Media über digitale Souveränität, E-Payment, Gaia X, proaktive Verwaltung oder KI. Ich kenne kaum einen Podcast, der so eine Bandbreite an Themen aufweist und kaum jemanden, der all diese Themen auf dem Schirm hat und auch noch etwas Genüssliches für die Ohren draus macht. Danke, Thorsten, für über 100 Folgen, tolle Unterhaltung, interessante Gäste und viele Inspirationen, die ich zum Beispiel regelmäßig im Fitnessstudio mal höre. Du schaffst es sogar, X-Men und Film zusammenzubringen und zeigst, wie viel Spaß Verwaltungsarbeit und Verwaltungsthemen machen. Immer wieder gerne. Cheers und viel Erfolg auch in Zukunft. Da hat sich irgendwas reingemogelt jetzt hier, Peter. Also irgendwie, ich konnte da nichts für. Oh. Keine Ahnung, wer da immer dazwischen quasselt. Ich glaube, es sind einfach ja, Geburtstagsgäste, hätte ich gesagt, oder Jubiläumsgäste, die da hier offensichtlich auch dabei sein wollen. Ja, es ist ja sowieso so, dass wir live senden. Also von dem her haben wir ja auch ganz viele andere Gäste, die noch kommen werden. Und wir sind natürlich auch auf den sozialen Medien unterwegs, also beobachtet, was hier alles passiert. Das Videobild haben wir leider noch nicht unterwegs, aber Audio sind wir voll vertreten auf allen Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Und naja, jetzt vielleicht einmal eine Frage. Also ich habe jetzt mitgekriegt, den Podcast gibt es seit 100 Folgen, aber vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr Statistik als die Zahl 100. Habt ihr da irgendwie was? Könnt ihr da mal was dazu sagen? Wie lange ist denn der Podcast insgesamt gelaufen? Wie viele Zuhörer gibt es und so weiter und so fort? Wie viele Gäste? Matthias, willst du was sagen? Oder? Ja, kann ich gerne machen. Also wir sind jetzt natürlich, heute nehmen wir die 100. reguläre Episode auf, aber wir hatten natürlich diverseste Episoden dazwischen, wo wir unterwegs waren, wo wir Specials gemacht haben, Interviews gemacht haben. Die zählen jetzt in diesen 100-Counter nicht rein, deswegen sind wir tatsächlich, wie die nette Dame gerade schon so unerwartet gesagt hat, bei über 100 Folgen. Wir haben auch schon noch ein paar weitere in petto natürlich, also das ist jetzt auch nicht, keine Angst, das sind die letzte. Durchschnittliche Länge der Episoden sind 48 Minuten, plus minus ein paar Sekunden. Was hatten wir denn mal geplant? Irgendwie wollten wir bei einer halben Stunde bleiben, oder? Irgendwie wir hatten mal eine halbe Stunde angesiedelt, ja. Das War damals, als wir angefangen haben, auch schwierig zu erreichen, muss man ehrlich sagen, oder? Ja, ich habe nachher nochmal einen Schmankerl dabei. Ich habe nämlich unsere Nullnummern dabei. Aber machen wir weiter mit der Statistik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, und wenn man jetzt anfangen möchte, also wenn ihr jetzt neu dabei seid, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein ehemaliger Studienkollege von mir hat jetzt angefangen, diesen Podcast zu hören. Und lieber Jörg, das geht direkt an dich. Wenn du jetzt anfängst zu hören und alles durchhörst, bist du 2,7 Tage beschäftigt. Also nimm dir mal ein Wochenende frei, hast du was zu tun. Insgesamt sind wir mit Thorsten, Dirk und mir 3 Moderatoren und hatten 92 Teilnehmer. Und da sind wir wieder bei der Quote. 68 davon waren Männer, 24 waren Frauen. Ansonsten hatten wir dabei allerdings ein breites Spektrum. Wir hatten Beamte, Tinnen, Politikerinnen, Hackerinnen, Beraterinnen, Vorstände, Podcasterinnen, Technikerinnen, Hörerinnen, Fans, Professorinnen, Forscherinnen und alles, was man sich sonst noch so vorstellen kann. Inzwischen sind es über 140 GB an Daten, was Audio, Videos, Bilder, Text und so weiter angeht und sage und schreibe, und das ist echt eine Zahl, die mich jedes Mal wieder von neuem fasziniert. Wir haben fast 1700 Follower auf Twitter. Wir sind quasi E-Government-Influencer im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist eine Zahl, auch da nochmal direkt an den Start zurückgedacht. 1700 Follower, da hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, dass wir das mal erreichen. Umso stolzer machen wir das auch. Na, früher ist uns nur Dirk gefolgt. Und der hat sich halt gleich verhaftet worden. Follower der ersten Stunde. Genau. Ich war mal. Wie mir Thorsten mal ganz am Anfang so ganz verstohlen, so unter der Hand so eine kleine Visitenkarte gegeben hat, ich mache da einen Podcast. Und das Ding, das war also wirklich so richtig winzig hat sich im Geldbeutel quasi fast versteckt. Also das war am Anfang schon ein ordentliches Understatement, und was da draus geworden ist, das ist schon gigantisch. Weißt du, wem ich dieses Kärtchen auch zugesteckt habe? Dem früheren Bundes-CIO, Fit. Ah, weißt du, was er gesagt hat? Ja, für sowas habe ich keine Zeit. Naja, machen wir jetzt heute selber einen Podcast? Ja, ich würde sagen, heute machen wir selber einen Podcast. Das macht selber einen. Ja, ganz egal, ob man Staats... was war die Dorobia? Staatsministerin, genau. Im Bundeskanzleramt, sowas. Da macht man Podcasts oder. Warum mal auf Dorobert? Die CIOs macht man auch Podcasts. Aber ja? Dorobert ist schon eine Wunde, Thorsten, oder? Jetzt nicht mehr. Also noch Staatsministerin war, hätte ich sie gerne im Podcast gehabt. Da hatte ich sogar schon einen Termin mit ihr und hat es aber kurzfristig abgesagt. Also wirklich kurzfristig, so 2 oder 3 Stunden aber vorher. Und es hat lange an dir genagt, seien wir mal ehrlich. Es hat genagt. Es hat lange an mir genagt, das stimmt. Da musste sie halt ins Kompetenzteam vom CDU-Kanzlerkandidaten. Das stimmt. Und da hat sie ja nochmal so ein hervorragendes Interview gegeben. Ja. Da hat sie dann auch von der Zahl der Bürgerkontakte gesprochen. Oh, das ist ja, Peter, das ist ja dein Lieblingsthema, das Zahl der, ja, der Bürgerkontakte. Aber warum ich Peter so ganz verstohlen dieses Kärtchen zugeschoben habe, war ja erstens, Podcast kannte kein Mensch. Was ist ein Podcast damals? Und ich kenne Peter aus dem beruflichen Umfeld. Und wir standen zusammen auf der CeBIT und Peter war, der Herr Unterschäker, ganz wichtig, da musste vorsichtig sein, der ist hier großer Influencer in der Stadt München und so. Und da habe ich ihn so ganz verstohlen mal so in so ein Päuschen, wo wir uns mal unterhalten haben, so, mach da was Cooles, guck mal. Aber vielleicht mal für die jungen Leute, CeBIT, ich meine, wann war denn das? CeBIT gibt es ja auch nicht mehr. Das stimmt. Wann war eure erste Begegnung? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ungefähr so grob diese 8 oder 5 oder 6 Jahre oder was her. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf DRCB damals einen Termin hatte mit Firmen, um auszumachen, wie wir jetzt die E-Mail einführen. Ach Gott. Oh, auch ein spannendes Thema. Das ist auch, da haben wir uns dann in irgendein Kämmerchen verzogen und haben dann ganz heimlich drüber gesprochen, wie wir das jetzt machen. Hätte ich hab's jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ich bin offizieller DE-Mail-Zertifizierer. Also ich bin hier, ich darf Leute in die DE-Mail reinbringen. Notary Ident Manager bin ich. Habe ich einen coolen Anfragen Stempel? Hast du da in der Woche? Kannst du dich noch erinnern, Martin, da haben wir doch eine Riesenaktion gehabt bei uns in der Firma. Ja, ich weiß. Da sind wir auf Schulung gefahren. Ich mit der einen besagten Kollegin waren wir auf Schulung und haben uns da zu Identity Managern ausbilden lassen, den ganzen Tag. Und am Ende haben wir noch eine Prüfung geschrieben, wie man so ein zweiseitiges Formular ausfüllt und richtig unterschreibt und richtig stempelt. Ich weiß noch, ihr wart da unterwegs und kamt dann stolz wie Bolle, kamt ihr zurück und habt gesagt, wir sind jetzt, können jetzt hier loslegen, können jetzt die E-Mail machen. Und danach hat nie wieder einer danach gefragt, ne? Nee. Ich glaube, ich habe nicht einen einzigen authentifiziert, weil irgendwie, ja. Ja, jetzt hättest du halt mal irgendwie 2 Monate eher gemacht, hättest du mich authentifizieren können, weil kurz 2 Monate vorher habe ich ja meine DE-Mail-Adresse besorgt. Da kam ein netter Herr bei besagter Firma vorbei und hat sich bestätigen lassen, dass ich bin. Mhm. Und dann habe ich mich, glaube ich, genau 3-mal eingeloggt in mein DE-Mail-Konto. Ja, das hatte ich auch gemacht. Der ist auch in die besagte Firma gekommen. Der war unten am Empfang, hat dann meinen Personalausweis mit dem Formular verglichen, was er ausgefüllt hat. Und dann hat er gesagt, so, jetzt bist du authentifiziert. Ja. Mein NPA übrigens. Ich hatte damals schon einen elektronischen Personalausweis. Ja, aber den musst du halt gehabt. Also bei euch ist das ja richtig harmlos abgelaufen. Also bei mir war offizieller Termin, in dem dann wir amtlich bestätigen haben müssen, dass der Oberbürgermeister der Oberbürgermeister ist. Als zweites haben wir jemanden gebraucht, der ein Dienstsiegel dabei hat. Der hat zur gleichen Zeit anwesend sein müssen. Dann habe ich anwesend sein müssen, dann hat ein Vertreter der Anbieterfirma dabei sein müssen und dann haben wir alle feierlich unsere Unterschriften auf ein gemeinsames Blatt und das Dienstsiegel auf ein solches Blatt geschrieben. Und dann habe ich alle Korrespondenz an meine Privatadresse bekommen, weil die Knödels nicht kapiert haben, dass das ein dienstlicher Account ist und dass meine Privatadresse meine Privatadresse ist. bei jeder Einrichtung eines Administrators ist zu Hause so ein gelegen. Ach, übrigens, bei dir im Büro wurde wieder ein Administrator eingetragen. Wahnsinn. Das ist der bürokratischste Akt, den ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Dirk, du wolltest was sagen, oder? Ja, heute hat die Techniker Krankenkasse verlauten lassen, dass sie die Faxfunktion in ihre App eingeführt hat. Also von daher, so weit sind wir mit den Rückschritten nicht. Ich habe das gleich überprüft. Der Prozess ist großartig. Der geht echt gut. Aber die Faxnummer, die du da einträgst, die wird natürlich auch nicht verifiziert. Du kannst da irgendeine Faxnummer eintragen. Und nicht an die eventuell dahinterlegten Ärzte, die in Deutschland ja alle irgendwie in einem Register stehen. Und nicht so ganz zu vergessen, es ist halt Fax, ne? Ja, genau. Aha. Ja, Wahnsinn. Ja, aber lass uns doch ein bisschen wieder zum Podcast zurückkommen. Wollt ihr nicht einmal ein bisschen so erzählen, was war denn eigentlich so die Idee hinter dem Podcast? Warum habt ihr das eigentlich gemacht? Was hat euch da getrieben? Das ist ja, also zu der Zeit war das ja einerseits, wie du gesagt hast, das Thema Podcast noch nicht so ganz etabliert. Andererseits war aber auch das Thema E-Government ja nicht so, dass jeder drüber gesprochen hat. Ja, also ich war auf der Suche nach sowas, um mich da ein bisschen zu informieren. Und ach so, ich erzähle gerade nochmal genau das Gleiche wie, wann war das? Am Montag. Am Montag habe ich das Gleiche schon mal erzählt und es wird demnächst auf media.ccc veröffentlicht. Da war Peter zufällig auch anwesend. Und den E-Government-Podcast, ich habe gesucht, dass ich irgendwas finde, wo man zu dem Thema E-Government irgendwas lernen kann. Und ich hatte keinen Bock irgendwie zu lesen, weil ich bin so viel S-Bahn gefahren und da kann man auch nicht immer sitzen, sondern auch oft stehen. Und dann habe ich nichts gefunden. Und dann habe ich Matthias gefragt, so Mensch, hast du Bock, mach mal was? Und Matthias hat gemeint, ja, ich habe auch noch ein paar Lücken. Und dann haben wir gemeinsam angefangen. Wobei man fairerweise sagen muss, als du auf mich zugekommen bist, hast du schon ein minimal grob Konzept schon mal ausgearbeitet. Das stimmt. Wie das Ganze ausschauen soll. Und ja, bei mir war es ähnlich. Wie du schon sagst, Lücken hatten wir alle, da braucht man nicht hinterm Berg halten. Und das Thema Podcast, wie Peter auch schon sagte, war halt damals noch ein relativ neues. Auch für mich war es damals noch ein relativ neues. Ich habe da gerade angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und da gab es ja eine Handvoll vernünftige. Und dann gab es zu Spezialthemen einige und zu Technikthemen, zu Sportthemen, zu Politikthemen, aber eben noch nicht die breite Masse wie heute. Und dort macht ja jeder und sein Kumpel im Urlaub aus Versehen einen Podcast. Das ist schon ziemlich verbreitet worden. Ich will nicht sagen, dass das dank uns soweit ist, aber... Ja, aber innerhalb unserer Branche haben wir deutlich dazu beigetragen, dass ja, das Thema wird. Schon. Genau. Irgendjemand hat mal gesagt, dass kurz danach Fest und Flauschig von Böhmermann und Schulz rauskam, ja, das haben als sie uns gehört haben. Definitiv. Ja, die haben uns als Vorbilder genommen. Also ja. Die fanden das so cool, wie locker wir miteinander. Trendsetter. Ja. Genau, und dann ging das los, weil ich hatte auch Bock drauf und da ein bisschen was zu machen, ein bisschen Wissen zu erlernen und auch dann gerne zu verbreiten, weil wir wussten auch, wir sind nicht die Einzigen, die da noch Bedarf haben. Von daher, so ging es los, ja. Boah, wir hatten ein starres Konzept. Wollt ihr mal die Nullnummer hören? Ich spiele die mal ein. Echt? Die ist kurz. Hallo und herzlich willkommen zum E-Government-Podcast. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Ihr hört jetzt unsere Pilotfolge, in der wir uns und unseren Podcast kurz vorstellen möchten. Unser monatlicher Podcast beschäftigt sich mit Themen rund ums E-Government. Ich bin Matthias Fein, 28 Jahre alt. Und ich bin Thorsten Frenzel, 38 Jahre alt. Wir sind beide Angestellte in einem kommunalen Softwareunternehmen und daher stark am Thema E-Government interessiert. In den kommenden Folgen wollen wir euch das Thema E-Government näher bringen. Weitere Informationen findet ihr unter egovernment-podcast.de. Da war ich noch nicht 40. Und wo habt ihr die Schreibmaschine aufgetrieben? Ja, da habe ich BBC tatsächlich. Du musst den Jüngeren erstmal erklären, was eine Schreibmaschine ist. Ja, das ist wie ein Fax, nur mit Tasten. Ja, wobei, also wenn wir so bei der Technik sind, das war das, was mich bei euch ganz am Anfang total fasziniert hat, weil ihr bei den ersten Aufnahmen schon mit einem unheimlichen, also für meine damaligen Verhältnisse mit einem unheimlichen Equipment hergekommen seid. Ihr habt da einen Koffer ausgepackt, habt da Mikrofone drin, ja, Kabel und Zeug. Und ich habe mir gedacht, Mensch, was haben die da angeschleppt? Ja, Peter, du kennst ja uns noch nicht von der ersten Aufnahme an. Da saßen wir bei mir im Büro. Was hatten wir denn da? Da hatten wir irgendwie so ein windiges Gerät. Da habe ich ganz viel Equipment mitgeschleppt, damit wir es irgendwie aufnehmen können. Da saßen wir bei mir im Büro, haben noch abgesperrt, die Putzfrau kam ständig rein. Da muss man Schlüssel in den stecken lassen. Das haben wir in den zugesperrten Schlüssel stecken lassen, weil die Putzfrau mal reinkam. Ich weiß es gar nicht mehr, was wir bei der ersten Folge hatten. Ich weiß nur, dass es wirklich gefühlt von Folge zu Folge immer sukzessive ausgebaut und dann natürlich optimiert wurde. Ja. Bis du dann letzten Endes nur noch mit so einem kleinen Koffermikro angekommen bist und den großen Koffer zu Hause gelassen hast. Das stimmt. Peter hat uns ja kennengelernt auch in live dann tatsächlich auf den Open Data Days München. Richtig. Da haben wir ja richtig aufgefahren. Da haben wir ja Koffer mit allem drum und dran. Das letzte Mal, als wir dort waren, kannst du dich erinnern, da haben wir sogar ein eigenes Aufnahmestudio gekriegt. Ja. Da haben wir die Leute antreten lassen. Die standen quasi Schlange. Das war großartig. Da kamen die freiwillig zu uns. Am Anfang mussten wir rumrennen und quasi betteln, dass die uns was ins Mikro sprechen. Ne? Also ich musste rumrennen und betteln, dass die was ins Mikro sprechen. Ja, du warst ja der Einzige, der das Equipment nicht bedienen konnte. Ja, das war auch mal was, ne? Könnt ihr euch an die Episode im Biergarten erinnern? Apropos Koffer? Oh, das war auch cool. Ja. Das war auch schön. Das war auch schön. Am Nachbartisch wurde gegrölt und getan von deinen Kollegen und wir haben versucht, ernsthaft einen Podcast aufzunehmen. Genau. Peter Straßburger, der so, was macht ihr da, Podcast? Also, ja, genau. Ich dachte, wir trinken hier ein Bier. Das war schön. Habe ich auch plötzlich jetzt wieder Bilder gesehen, wie wir da aufbauen. Das Bier stand schon da, das ist, war immer wichtig. Gerade am Anfang war das immer wichtig, dass wir als allererstes ein Bier hinstellen. Ja, das stimmt. Ja, das, deswegen finde ich das auch umso schöner, dass wir heute diese Tradition wieder aufleben lassen. Ich habe mich letztens belehren lassen von dir, dass das eingeschlafen ist. Ja, das ist total. Wir haben immer erwähnt, welches Bier wir trinken. Richtig, ja. Ja. Irgendwann hatten wir sogar mal Whiskys und haben das. Das stimmt. Da gehabt, ne? Und jetzt. Ja, das wird, weißt du, man wird alt. Ich war noch nicht 40 und du warst noch nicht 30. Ja. Siehste? Jetzt bin ich in dem Alter, in dem du damals warst, fast. Ja, das stimmt. Scheiße. Aber ich höre gerade schon wieder, da klopft schon wieder irgendwer. Lieber Thorsten, herzlichen Glückwunsch auch von mir zu deiner 100. Podcast-Folge. Dich als Überzeugungstäter im E-Government zu bezeichnen, trifft's, glaube ich, denn für 100 Folgen braucht man unglaublich viel Energie und Durchhaltevermögen. Ich habe eine ungefähre Ahnung, wie viel Freizeit du geopfert hast, diese super tolle Podcast-Reihe aufzusetzen und am Leben zu halten. Ich wünsche dir alles Gute, auch für die weiteren 100 Folgen, und ich hoffe, dass sich immer mehr Leute finden, die dich bei diesem Projekt mit ihrer Mitwirkung unterstützen. Viele Grüße, Christian. 100 also. So alt wird der E-Government-Podcast in Deutschland. Das Schlachtschiff unter den E-Gov-Podcasts. Der Tanker mit den vielen Themen, Gästen und dem großen Wissen. Aber anders als die Schlachtschiffe und Tanker im E-Government in Deutschland, ist er beweglich geblieben. Fast schon agil. Auch wenn das als Buzzword wahrscheinlich gar nicht gut beim Moderator ankommen würde. Und trotzdem funktioniert die Schnüffelnase noch gut, kommen regelmäßig die richtigen Themen zur richtigen Zeit on air. Und wenn sich die Schlachtschiffe und Tanker in Politik und Verwaltung nur ein kleines bisschen vom Glauben an Veränderung und Fortschritt beim eGov-Podcast abschauen würden, dann könnte man deine 6 Jahre alte erste Folge zum Personalausweis nicht ungeschnitten und ohne Verlust von Aktualität gleich nochmal senden. In diesem Sinne, bleib vorne, deiner Zeit voraus und hilf mit, die vielen tollen Schnellboote in den deutschen Verwaltungen zu einer Flotte der digitalen Transformation zu machen. Ahoi, ruft der Leichtmatrose vom Kommunale Digitalisierung Podcast. Ahoi, dein Felix Schmidt. Oh. Solche Grußworte sind natürlich cool, oder? Das, ja, das ist schon beeindruckend, was der Felix gemacht hat. Aber ja, okay, wobei, das muss man wirklich sagen, also die Themen, die sind wirklich immer am Puls der Zeit einerseits, andererseits, also ich habe auch zur Vorbereitung dieser 100. mir zwar nicht die ganzen 2,7 Tage angehört, aber ein paar so ausgewählte Folgen, unter anderem auch zum Personalausweis nochmal und zur CeBIT und so weiter. Und ich sage euch eines: Ihr könntet wirklich Folien schlicht und einfach recyceln. Und zwar auch 6 und 8 Jahre alte Folien. Also die Folgen, die sind wirklich teilweise so, dass ich mir denke, die Themen sind völlig die gleichen, die Ideen sind völlig die gleichen, die Ziele sind völlig die gleichen, die man hier so transportiert. Und also es hat sich wirklich nicht so viel getan. Also insbesondere, was ich ja ganz interessant finde, die ganzen Folgen, die so entstanden sind vor der letzten Legislaturperiode, also so wie es, wo es auch mal ein Koalitionsvertrag und so weiter gegangen ist, das, was ihr da alles erwähnt, was da alles kommen soll, das ist immer noch nicht haben da. Wir genau in dem Koalitionsvertrag wieder alles gehört. Genau. Aber Dirk, du hast da auch so eine coole Anekdote. Wollte ich gerade sagen, genau. Ich habe, nachdem ich das erste oder zweite Mal mitgemacht habe, Thorsten mal einen Newsletter geschickt. Ich weiß nicht, ob du den wieder rausgesucht hast, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe extra gesucht. Newsletter von media.com. Das muss irgendwie 99 oder 2000 gewesen sein. Und Peter, die gleichen Themen waren damals schon aktuell. Also es war ein bisschen ernüchternd. Ja, es war echt ernüchternd damals. Ich glaube, mittlerweile hat sich schon doch auch einiges getan. Ich will jetzt nicht sagen, wegen des Podcastes, aber gerade das Thema Kommunikation über die kommunalen Grenzen hinweg hat sich da schon verändert. Aber das, Harald Schmidt hatte mal so einen Witz gemacht, was würde Luther sagen, wenn er jetzt nach Wittenberg kommt? Hat sich ja nichts verändert. Das stimmt auch nicht mehr. Wittenberg hat sich toll verändert. Damals war es vielleicht so. Aber ich glaube, so die die Themen, die jetzt bei OZG auftauchen, die hatten wir schon mal als EU-DLR oder als viele andere Themen und Mediacom. Ich habe vorhin gerade nochmal mit einem Kollegen gesprochen, ich glaube 98 oder so ins Leben gerufen, 99 dann in Vollzug gegangen, damals noch unter dem Siegel elektronische Signatur in die Fläche zu bekommen. Darüber redet heute keiner mehr, es war ja jahrelang so mein Steckenpferd. Aber ja, rückblickend kann man sagen, die E-Mail haben wir beerdigt, die Signatur haben wir an einigen Stellen beerdigt. Jetzt können wir richtig voranschreiten. Mhm, genau. Aber wir hatten ja am Anfang auch ein Konzept, Matthias. Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten mal ein Konzept, wir hatten ein relativ starres Konzept. Ja. Wir haben natürlich immer mit unserer Begrüßung angefangen, ja, wie sich das gehört für den vornehmen Podcast, der wir sind. Haben immer ein bisschen geplänkelt haben wir schon, oder? Also ja, ein bisschen geplänkelt haben wir schon. Dann hatten wir ein großes Thema, über das wir immer gesprochen haben, sei es Personalausweis, sei es E-Payment, sei es die E-Mail, was Teufel was. Und dann hatten wir News. Und Kurioses. Und Kurioses. Das war das Schönste. Kurioses war immer das Spannendste. Da konnten wir uns am meisten drüber freuen, oder? Aber hört mal, ich habe was Cooles zusammengeschnitten, weil unser Intro hat sich ja auch ein bisschen verändert. Ich habe da was Cooles, vielleicht erkennt der ein oder andere wieder. Thema. E-Government Podcast. Der Podcast rund ums Thema E-Government. Oh nein! News. Kurioses. Veranstaltungen. Hausmeisterthemen. Interview. Allerlei. Zu Gast. Die Gummibären steht zu weit weg, ne? Oh nein! Alles erkannt? Das letzte, kennt ihr das? Das letzte bin ich jetzt, nee. Matthias, das war bei uns, das war ein großes Thema bei uns. Das ist der Cybermarsch. Der, ach Gott. Ach, weißt du, wie lange das her ist? Da war ich ja noch unter 30. Das stimmt, da war es noch unter 30. Das ist der Cybermarsch, das ist von dieser Bundeswehrtruppe. Ja, natürlich, natürlich. Oh mein Gott. Ja, aber sonst natürlich, allerlei hat man nicht so oft, ne? Aber kuriose Klasse, Hausmeisterthemen, das waren eigene Themen, die wir in eigener Sache angesprochen haben. Ja, und ich hab mal geguckt nach Outtakes, ob wir da irgendwo Outtakes haben. Und ich habe ein einziges Outtake gefunden. Oh Gott. Und das habt ihr gehört. Dirk, da warst du dabei. Das mit die Gummibärli. Jo. Oh Gott. Das war Saskia. Saskia hat die Gummibärle steht so weit weg. Ehrlich? Ja. Das war auch eine Episode. Ja, stimmt. Ja, die habe ich auch noch gehört, die Episode. Ja, erzähl mal. Das war sehr lustig, weil wir haben uns bei uns im Büro damals getroffen. Damals war es nicht die Putzfrau wie bei euch, die ich rausschmeißen wollte, sondern die Controllerin, was macht ihr denn hier noch? Und die Zeit oder so, wer ist die Frau und so, ja? Ich meine, da sagt er, war damals noch nicht so in aller Munde wie jetzt. Ja, sagen wir noch, welche Saskia das ist. Es gibt ja ein paar Saskia in unserer Branche. Saskia Esken, damals relativ neu im Bundestag, glaube ich, hatte sich gerade auf den Weg gemacht, so mit Digitalisierungsthemen. Und genau, wir hatten sie kennengelernt. Beide haben sie dann bei mir ins Büro damals in Hallberg-Moos war es noch eingeladen. Du hast den weiten Weg auf dich genommen nach Hallberg-Moos. Und der musste ja, dann so ein bisschen. Ich hab's ja noch vom Bahnhof abgeholt. Ich habe sie durch halb München gefahren, weil nach Hallberg-Moos fährt natürlich nichts außer einer S-Bahn. Genau. Dann hatten wir da Bier und diese Gummibärchen, genau. Dann kam immer diese Frau, die uns immer rausschmeißen wollte. So, ey, hallo, geht's noch? Ja, aber es war eine tolle Aufnahme. Es hat Spaß gemacht und wir haben eine Menge Bier getrunken und haben toll diskutiert. Das stimmt. Ja. Das war super. Ja, das sind tolle Gäste. Also wie kommt ihr denn insgesamt so an die Gäste? Also wie habt ihr die so alle aufgerissen, die Gäste, die schönen? Ja, wir hatten ja am Anfang, haben wir ja dieses, was wir gerade gesagt haben, ein Konzept. Das haben wir aber irgendwie, das hat auch variiert, das Konzept. Und, so starr war es dann doch nicht. Nee, so starr war es nicht, aber interessant war, dass hauptsächlich diese Trainer dabei waren. Das war, ich habe das übrigens meiner Tochter vorgespielt, dieses Medley. Ich habe gesagt, mach das bloß nicht, nimm das raus. Die, hat sie noch erkannt, ja, weil wir ja, dachten auch, das könnte analog meine Tochter jetzt auch schon sprechen. Ja, also weißt ja, von wem die nächsten Trainer kommen. Aber wir haben ja das Konzept hat eigentlich darauf aufgebaut, dass man zu zweit ist. Und Matthias hatte immer weniger Zeit. Und dann habe ich gedacht, Mist, bevor wir das Ganze hier einschlafen lassen, probiere ich es einfach mal anders. Und habe einfach mal angefangen, Leute anzuschreiben und einzuladen. Und dann haben wir die eingeladen, oder ich. Und dann hab ich mit denen gequatscht. Also bei Saskia war es anders. Und auch wir hatten ja noch den Jörn von Lucke. Kannst du dich an den noch erinnern? Auf der C-Bild, Matthias? Ja, klar. Das war auch eine coole Aktion. Wir haben einfach die Leute angequatscht. Habt ihr Bock? Und dann, ja, ehemalige CIOs haben halt gesagt, für so einen Quatsch habe ich keine Zeit. Aber inzwischen ist es so, dass die Leute aktiv auf mich zukommen und sagen, hey, ich hätte da ein Thema, wollen wir mal drüber reden. Es sind natürlich auch wieder Agenturen dabei, die irgendwelche Produkte da vermarkten wollen über den Podcast. Und ich sagte, ja, was zahlt er denn? Und dann, ja, zahlen ist eher nicht. Oder irgendwelche Bücher, die sie verkaufen wollen, weil irgendwer wieder ein Buch geschrieben hat, was dann, ja, Altland oder irgendwie, wie die so heißen. Und dann kommen die auf uns zu und wollen natürlich nichts zahlen, aber im Podcast ihr Marketing machen. Das mache ich nicht mit. Ich glaube aber, wenn ich da kurz unterbrechen darf, mit Jörn von Lucke, das war unser nobelstes Interview, oder? Also rein Kleidungsstil optisch. Ja, natürlich. Da habe ich auch neulich ein Video gesehen, ein Foto gesehen von uns. Ja. Da sitzen wir auf der CeBIT am BMI-Stand und irgendwie waren keine Menschen da, oder? Also da, wo wir saßen in der Ecke, war keiner. Da saßen wir in dieser Kaffee-Ecke und da haben wir dann den Jörn von Lucke interviewt. Und wir sahen aus wie Fußballkommentatoren. Ja, stimmt. Frisch aus dem Stadion. Das Frisch war, aus dem Stadion, aber mit Anzug und fetten Kopfhörern auf dem Schädel und allem. Also das war, wenn man jetzt, das wird leicht zu heute. Ich meine, die T-Shirts sind tausendmal besser da, keine Frage. Definitiv. Aber das war edler Zwirn, den wir da anhatten. Aha. Ja, aber CeBIT war ja damals auch, machen Sie sich vor, das war ja ein Ereignis. Man, da hat sich alles getroffen. Sowas gibt es ja heute. Heute trifft man sich im Podcast und hört zu. CeBIT, aber jetzt fällt mir gerade noch ein. War damals schon Matthias, echt, weißt du, bei CeBIT sind wir auch rumgelaufen mit Mikrofonen zu den Ständen. Kannst du ja, danach das ist ja, was ich vorher gemeint habe. So erfolgreich, gesagt, ne? Ihr habt doch gesagt dann, also ihr habt da Interviews geführt und habt die Leute gefragt, was sie sich so vorstellen. Und das, was die da gesagt haben, das sind alles die Dinge, über die man jetzt spricht. Mhm. Oh, das also die so, Folge muss ich mir nochmal anrufen. Kovernikus hat irgendwas gesagt, von wegen, man könnte doch den Ausweis aufs Handy bringen. Ja, genau. Was ich dann übrigens in der Folge vor ungefähr 4 Jahren, da wo es um die letzte Koalition gegangen ist, da habt ihr das dann wieder gesagt. Also das heißt, dieses Ausweis aufs Handy bringen, das ist ein Thema, das zieht sich jetzt, glaube ich, seit 8 Jahren durch. Mhm. Das stimmt. Und wir haben die Prototypen mit ausprobiert. Aber vielleicht ist es sinnvoll, dass wir, genau, vielleicht sollten wir jetzt nochmal hier Themen besprechen, die dann in 4 oder 8 Jahren aktuell sind. Was wünscht ihr euch denn? Da gibt es Lieblingsthemen. Ich will, dass die Smart EID endlich funktioniert. Und ich will, dass keiner mehr aufs Amt muss. Und ich will, dass der ganze Wallet-Kram wieder dorthin verfrachtet wird, wo er hingehört. Und zwar in die Forschungsschublade. Ja, Matthias, kann man sich grundsätzlich anschließen. Ich würde mir wünschen, dass wir in 4 bis 8 Jahren nicht mehr über solche Themen wie OZG sprechen müssen. Das heißt ein Online-Zugangsverbesserungsgesetz, was dann kommt. Ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich einfach mal Sachen tun, anstatt immer nur drüber zu reden. Nicht tun um des Tuns willen, sondern schon sinnvoll auch tun, aber mir ist immer viel zu viel Blabla drumherum. Viel zu viel Consulting, viel zu viel Wichtigtour, die sich da aufspielen und viel zu viel politisches Geblabla. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das ein bisschen zurückgeht. Aber ich weiß, genauso gut kann ich mir einen Drachen zu Weihnachten wünschen und ist ähnlich realistisch, aber hey, hops ab. Ja, genau. Man weiß nie, was so wird mit Drachen und so. Habt ihr keine Drachen? Kann ich das Beispiel aus? Habt ihr keine Drachen zu Hause? Oh, okay. Ja, und Dirk, hast du auch irgendwie Wünsche, oder? Ja, na klar. Ich bin ja mehr so der Sicherheitsmensch. Wenn ich sehe, dass kurz vor Toreschluss beim OZG nochmal ein Sicherheitskonzept oder eine Sicherheitsrichtlinie verabschiedet wurde, dann denke ich mir auch so meinen Teil. Ich glaube, ich möchte einfach ein anderes Verständnis für IT-Sicherheit. Ich möchte, dass man anders darüber redet, dass man das Thema anders angeht, dass wir so ein grundsätzliches Verständnis haben, dass man von Anfang an mit Sicherheit oder über Sicherheit im Konzept schon mitdenkt. Das würde mir viel Arbeit ersparen und ich habe über den Podcast, glaube ich, Thorsten sogar, das war der KGST-Podcast damals, da haben wir zum ersten Mal über Sabine Griebsch gesprochen. Ja, und, genau. Und die ich ja dann auch kennengelernt habe, dann bei mir eingeladen hatte. Und ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie dieses Netzwerk hier funktioniert. Thorsten und Matthias, ich profitiere da mittlerweile mehr als ihr von mir wahrscheinlich. Aber ja, einfach wie man so ein Thema, nämlich den Hack, den Ransomware-Hack in Anhalt-Bitterfeld, wie man das kommunikativ begleitet hat, was sicherlich auch an Sabine liegt, die das toll, die einfach auch beim CC-Kongress nochmal ganz toll erklärt hat, wie es ihr damals ergangen ist, wie sich die Consultants und die Hersteller ihr gegenüber verhalten haben und so. Und ich glaube, das ist schon etwas, was dann auch flächendeckend beredet wird, dass hier ein Netzwerk entstanden ist, auch mit dem IGAV Afterwork, wo sich einfach Interessierte zu Themen austauschen und auch von diesen Erfahrungen, die andere gemacht haben, Sabine Griebsch, Anna Bitterfeld, dann davon profitieren können. Und sowas gibt's ja eigentlich sonst nicht. Machen wir uns mal nichts vor. Ja, also wir haben ja Sabine kennengelernt, bevor sie gehackt wurden. Also da war die Welt noch in Ordnung. Da konnte sie noch ihrem Job als CDO nachgehen. Aber dadurch, dass wir sie schon kannten, waren wir natürlich nah dran an den ganzen Themen, die dann da passiert sind. Also das war schon eine coole Geschichte. Die Aufnahme, die wir damals gemacht haben, war auch sagen und wohnen, weil das war die mit der KGST, die wir, glaube ich, 3 oder 4 Mal angefangen haben, die wir dann Samstag Vormittag gemacht haben, weil es irgendwie alles nicht geklappt hat. Ja. Annika und Konsorten, genau. Ja. Ja. Ja, wobei, Thorsten, du musst vielleicht insgesamt über das Afterwork kurz noch ein bisschen was erzählen, aber zu Sabine nur schnell, das finde ich auch so toll, wir sind da im Afterwork beieinander gesessen und dann hat man im Hintergrund gesehen, also sie ist dabei gewesen, hat man quasi die Kamera gesehen, wo sie im Lagezentrum gesessen ist und dann live berichtet hat, wie sie geschwitzt haben, wie sie geschuftet haben, um das Zeug wieder zum Laufen zu bringen und wir sind quasi mit dem Afterwork live in Lagezentrum mit dabei gewesen und haben uns quasi aus erster Hand berichten lassen, also solche Dinge sind natürlich eigentlich total unvergessen. Genau, und über gesonderte Netzwerkverbindungen, also nicht über die vom, aber das war cool, waren die ganzen Security-Experten, die das Ganze gefixt haben, die saßen dann da und hatte die Kamera rumgehalten und alle haben, ja, eigentlich wahrscheinlich hören die alle auch den E-Government-Podcast, aber ich höre hier gerade schon wieder im Hintergrund was. Aus Nordrhein-Westfalen vom Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister KDN wünsche ich dem E-Government-Podcast herzlichen Glückwunsch zu seiner 100. Folge. Rebecca Nell vom Fraunhofer IAO und Fatma Cetin von der Universität Stuttgart IAT wünschen dem E-Government-Podcast zur 100. Sendung alles Gute. Wir verbinden mit dem Podcast innovative Ideen und natürlich auch ganz viel Inspiration für das Thema E-Government und auch für Urban Governance. Zudem durften wir auch über Social Media berichten und freuen uns auf viele, viele weitere Folgen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr cool. So viele Gäste, die da was eingesprochen haben. Großartig. Aber Peter, Social Media war, glaube ich, deine Lieblingsfolge, oder? Ja, es gibt Themen, die gefallen mir besser und Themen, die gefallen mir nicht so gut. Nein, das war irgendwie nicht so meine Folge, aber dafür gibt es ein paar andere, wo ich also total begeistert bin. Insbesondere halt immer genau das, was du gesagt hast, die Folgen, wo man wirklich so richtig viel gelernt hat. Also, wo man vielleicht sogar gerade irgendwie ein Thema gehabt hat, wo man gesagt hat, da möchte ich jetzt was wissen dazu und zack, war die Folge da. Und das ist das Gespür, immer zur richtigen Zeit auch die richtige Folge rauszuhauen. Und es gibt ein paar Folgen, also zum Beispiel die über E-Payment, die ja noch gar nicht so alt ist, die ich im Prinzip also in jedem Kurs empfehle ich immer wieder die Leute drauf, da sage ich, ich kann euch gar nicht so viel erzählen, wie ihr hier in einer Stunde lernt. Und hört euch diese Folge an und dann wisst ihr alles zu dem Thema und so. Oder eben die Cloud-Themen und ähnliches, die EID und diese ganzen Themen, das ist alles, das sind die Dinge, wo man einfach, sage ich mal, auch Leuten, die gar nicht so tief im Thema drin sind, die sich nur dafür interessieren, das einfach einmal als guten Tipp mitgeben kann und dann können sie die das anhören und dann wissen sie am Ende halt einfach mehr, so wie wir auch mehr wissen, wenn wir mal sowas gemacht haben. Die andere Dame, die wir gehört haben, die kam übrigens auf Empfehlung von dir. Das ist mies, wenn ich jetzt sage, ich habe den Namen vergessen. Da kriege ich, das ist eigentlich. Die Fanny war das, genau. Mit der Fanny habe ich früher viel geschrieben und die ist so still geworden jetzt, wo sie ihren Arbeitgeber gewechselt hat. Aber die kam auf Empfehlung von dir. Da habe ich sie drauf angequatscht und habe gesagt, erzähl doch mal was zu Formularen und so. Ja. Warst du da nicht dabei? Warst du da nicht sogar dabei in der Sendung? Ja, klar war ich dabei. Also das ist angegangen mit dem, dass ich mit der Fanny telefoniert habe und dann haben wir uns eine Stunde lang unterhalten und habe gesagt, das Gleiche hätten wir jetzt aufnehmen können, dann hätten wir für die Nachwelt was gehabt. Und dann haben wir ihm gesagt, okay, dann müssen wir mit dem Thorsten uns das Gleiche nochmal antun und uns nochmal unterhalten. Ja, es hat sich einiges verändert. Also es war jetzt durch Corona haben wir so ein bisschen Glück gehabt, weil die Leute zu Hause rumsaßen, alle sich irgendwelche Headsets gekauft haben mit inzwischen halbwegs guten Mikrofonen und plötzlich war das Thema Remote-Podcasten überhaupt kein Thema. Früher sind wir angereist. Matthias, kannst du dich noch erinnern, als wir unser allererstes Interview gemacht haben bei Inno Sabi? Werde ich nie vergessen, ja. Da sind wir mit der Katharina van Delden. Sind wir mit der Tram hingefahren und hatten die ganzen Surfer vom Eisbach dabei. Das stimmt. Die da halb nackt und triefend in der Tram drin gestanden sind. Und wir sind zu Inno Sabi gefahren und haben uns mit der Katharina über blaue Gummibärchen unterhalten. Das stimmt. Aber es war großartig. Das ist zum Beispiel eine von meinen Lieblingsfolgen, weil das war so, wie du schon sagst, unser erstes Interview. Und das war das erste Mal, wo ich ihr dann gemerkt habe, okay, hier geht was. Da tut sich was. Das ist nicht nur irgendwie so ein Hobbyprojekt von zwei Deppen, sondern das ist tatsächlich richtig, das hat Potenzial und Zug. Und es war ein sehr, sehr tolles Interview mit der Katharina van Delden. Sehr angenehme Gesprächspartnerin und bis heute eine meiner Lieblingsfolgen und eine meiner Lieblingsinterviewpartner, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja eine coole Firma. Ich war dann, ich glaube, vorher oder nachher noch ein paar Mal zu Veranstaltungen bei denen. Und da war auch Dirk, du kennst ihn, Philipp Müller, auch Philipp. Immer dabei. Ja, kenne ich, genau. Mach ja Belli. Das ist so ein freischwebender Lebenskünstler, oder? Genau, der ist überall. Genau. Machiavelli. Aber wir hatten es vorhin vom Afterwork, da habe ich, kam so eine wieder so eine Stimme rein, aber Afterwork, das ist so eine Art Spin-off. Irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, Community hat sich inzwischen ganz gut gebildet. Man sieht, was da so auf Twitter gerade so läuft und erstaunlicherweise auch wahnsinnig viel über LinkedIn. Und dann habe ich einfach mal so ein Afterwork angesetzt. Am Anfang über ein Tool, was mir von Heinz Gräsing von Treuchtlingen, mit dem haben wir auch eine super coole Folge gemacht und mit dem bin ich jetzt auch sehr, sehr eng im Kontakt. Wir sprechen regelmäßig und tauschen regelmäßig aus. Und der hat mir damals einen Jitsi-Server aufgesetzt, auf dem haben wir das gemacht. Aber irgendwie hatten wir dann mal Performance-Probleme und Jitsi hatte irgendwie auch Probleme mit Updates. Da war irgendwie mal eine Version dazwischen, die blöd war. Und dann haben wir uns geeinigt und haben dann gesagt, ich mache das jetzt mal auf Wonder.me. Und ich muss sagen, Wonder.me ist ein ziemlich cooles Tool, was quasi so ein Afterwork in der Kneipe um die Ecke am nächsten kommt. Also man hat da so verschiedene Circles, also ähnlich wie so Tische. Da kann man sich zusammensetzen. Und wenn da zwei oder drei Leute meinen, wir müssen jetzt mal ein anderes Thema besprechen, dann gehen die halt dann in einen anderen Circle oder einen anderen Tisch. Oder wenn zu viele Leute sind, macht man einen zweiten Tisch auf. Also das ist für mich ein ziemlich cooles Event geworden, was da, ich sag's jetzt auch gleich nochmal hier als Werbung, immer am zweiten Donnerstag des Monats stattfindet. Und findet man natürlich auf egovernment-podcast.com, findet man da auch einen Kalender, wo das da ist. Und ansonsten, die Einladungen gehen immer über Twitter raus und über LinkedIn auf jeden Fall. Und da waren schon die tollsten Leute dabei. Aber ich darf nicht sagen, wer, weil Chat im House Rules. Oh, okay. Aber ich muss auch sagen, wie lange geht das jetzt eigentlich schon? Das ist schon das zweite Jahr. Im zweiten Jahr sind wir jetzt. Es wird, im Sommer dann 2 Jahre irgendwann. Okay. Ja, aber also das ist total faszinierend, weil also immer wieder ganze Menge Leute sind und weil da auch trotzdem ein gewisser Wechsel auch noch da ist. Also da kommen immer wieder, also ein paar sind ganz stabil immer wieder dabei und dann kommen aber immer wieder neue Leute dazu und die schauen mal rein und das sind total spannende Geschichten, die man da auch hört. Und naja, da sind auch Leute dabei, wo jetzt keine Namen nennen, die jetzt zurzeit gerade häufiger auch in irgendwelchen Presseveröffentlichungen und sonst was drin sind. Da haben wir damals also viele Sachen so tagesaktuell und ähnliches gehört. Also das ist schon spannend und wie du sagst, die Policy ist ja so, dass wir die Dinge, die wir hier hören, durchaus, sage ich mal, für uns auch verwenden dürfen, dass aber halt die Namen vertraulich bleiben und das macht schon Spaß, finde ich. Also da hat man viele neue Leute kennengelernt und auch viele, sage ich mal, neue Impulse kennengelernt. Mhm. Headhunter, die uns die Welt erklären. Die Welt erklären. Sind da auch welche dabei, in der Tat. Aber ansonsten sind da eigentlich auch wirklich gute Leute aus allen Umfeldern dabei. Also aus Behörden, von Unternehmensberatungen. Also das ist echt mega cool. Und alles total entspannt. Die Leute hocken da mit einem Bierchen oder einem Glas Wein. Und man sitzt da einfach zusammen und quatscht ein bisschen über das Tagesgeschehen. Man kriegt gibt vom Spin-off jetzt auch ein Spin-off, nochmal neu. Ich habe eine Matrix-Instanz aufgesetzt. Da sind inzwischen fast 40 Mitglieder drauf, der Matrix-Instanz. Und da gehen aber Informationen rüber, das ist echt, echt großartig. Also da hat man oftmals den Artikel schon, bevor man den in der Zeitung gesehen hat. Also das ist schon eine interessante Truppe, die sich da so nach und nach zusammenwürfelt. Der Faxgeräteclub ist auch so ein bisschen daraus entstanden, ne? Ne, ich glaube, der Faxgeräteclub war vorher. CC-Kongress. Den hast mitten du in der Nacht. Nee, ich nicht. Ich war nur dabei. Ich bin Patenkind sozusagen. Patenampel, so. Für Patenkind bin ich zu klein. Aber es war morgens um 2:30 oder so. Und genau, da ist auf dem CCC-Kongress dann der Faxgeräteclub entstanden. Da hat man doch die besten Ideen um die Zeit, oder? Ja, da RC3 entstehen so viele blödsinnige Ideen und gute Ideen. Ich habe auch noch 2 Projekte in Umsetzung, die noch nicht fertig sind. Das ist auch alles entstanden. Also ich kann an keinem Chaos-Kongress teilnehmen, ohne nicht hinterher mindestens 2 neue URLs oder Domains registriert zu haben. Das ist, das sind so viele, das ist so, so kreativ, dieses Umfeld da. Selbst online. Google mal Faxgeräte-Club. Genau, Faxgeräte-Club. Na, googeln kannst du es nicht. Du musst da schon in Matrix ordentlich suchen. Da kommt man nicht mehr so leicht rein. Da muss man eingeladen werden inzwischen. Echt? Ja. Ja, da ist was an mir vorbeigegangen, oder? Ja, du warst ja nicht auf dem RC3. Ja, man hat nicht für alles Zeit, weißt du? Also, bis ich meine ganzen Podcasts gehört habe, ist der Tag vorbei. Das stimmt. Naja, mal was anderes. Wenn du so Folgen produzierst, wie organisiert ihr euch da oder wie sprecht ihr euch da ab? Oder habt ihr da irgendein Tool? Oder wie gesagt, ihr habt am Anfang ja ein Konzept gehabt und so. Wie macht ihr das? Ja, ich habe dadurch, dass ich bin ja ein großer Fan von Prozessen und Prozessoptimieren. Matthias ist da noch leidgeprüft, weil wir haben früher mal sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Ich habe Matthias eingestellt. Ja, ist also, handverlesen. Ich würde sagen, für die Zuhörer, Matthias grinst säuerlich. Ja, das Thema Prozesse und Optimierung und Vorlagen und so, das ist einfach mein Thema. Und ich habe einen Pad, Krypto-Pad. Da habe ich eine Vorlage mir gebastelt, um das Ganze wieder agil zu nennen, die verändert sich agil und entwickelt sich weiter agil. Und da gebe ich den eingeladenen Gästen immer den Link dazu. Und das funktioniert mal mehr und mal weniger gut, dass die Gäste da einfach auch ihre Ideen reinschreiben, Links reinschmeißen. Ich hatte Gäste, die haben komplett ihr ganzes Skript da reingeschrieben. Aber im Prinzip wird in diesem Pad jegliche Information geteilt, die man benötigt, um am Podcast teilzunehmen. Da ist auch eine kurze Anleitung dabei, wie man das macht. Und Linksammlungen und die Shownotes entstehen da. Und das geht sogar schon los mit der Terminvereinbarung, die findet über das Pad statt. Ihr habt das ja auch alles miterleben dürfen. Da ist Dirk immer so ein bisschen mein Sorgenkind, aber das weiß er schon. Ja, wobei, weil du gerade angesprochen hast, also gerade die Links, die da drin sind und die ja dann auch in den Shownotes landen, das ist ja fast auch schon so ein kleiner Spin-off, hätte ich beinahe gesagt. Also das ist ja gigantisch, was ihr immer an Links drin habt und das ist ja wirklich weiterführendes Material und das war eigentlich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, von den ersten Folgen ab war das für mich immer so eine richtig schöne Fundgrube an weiterführenden Informationen. Mhm. Also Wahnsinn. Interessant ist, ich habe ein Tool bei mir im Blog laufen, der so regelmäßig checkt, ob die Links alle noch funktionieren. Und ich will mal sagen, die meisten funktionieren noch und alle Links, die auf irgendeine Bundesseite verlinken, die kannst du davon ausgehen, dass die spätestens nach 2 Jahren nicht mehr gehen. Also wenn man jetzt irgendwelche alten Episoden sieht und denkt, boah, da suche ich mal was nach, weil da sind coole Links drin, da werden einige Links nicht mehr funktionieren, aber die sind auch nicht mehr anklickbar, die sind ausgegraut. Mhm. Ja, wo wir gerade mal über das Thema Prozesse und Prozessmanagement sprechen, da hast du schon so ein bisschen wirklich, wie du schon sagst, das Steckenpferd. Ja, ich weiß noch, wir haben ich kann sie dir gar nicht mehr alle aufzählen, wir hatten Slack zwischendurch, ich habe mich gerade angefangen, an ein Tool zu gewöhnen. Da kam der Thorsten mit dem nächsten in die Ecke. Komm, wir nehmen jetzt das hier. Das andere nehmen wir nicht mehr, weil das ist blöd. Okay. Anderes Tool angefangen anzugewöhnen. Und dann ging es wieder, oh, jetzt nehmen wir das, weil das ist besser. Ich übertreibe marginal. Aber es war... Nee, das ist schon so. Das ist schon Fehler. So. Das stimmt. Aber Matthias, nicht nur auf Prozesse, sondern insgesamt auf Tools. Also der Thorsten ist schon einer, der immer irgendwelche Tools gerne ausprobiert. Auf der anderen Seite, du kannst ihn auch immer fragen, ob er irgendein Tool kennt. Irgendwas hat er immer auf der Pfanne. Das ist inzwischen mein Job. Mein Job ist inzwischen zu gucken und vorne am Puls der Zeit zu sein und das Ganze weiterzubringen. Wenn sich am Markt irgendwas tut, dann muss ich das ausprobieren und gucken, ob das taugt oder ob man das gleich wieder vergessen kann. Wie man leider das meiste. Wie ist dann die Jobbeschreibung? Toolsammler oder? Toolsammler, genau. Toolsammler und professioneller Meeting-Teilnehmer. Ich glaube, neben dem Thema Terminfindung mit mir hast du noch anderes, da war ich immer noch dein anderes Sorgenkind bezüglich Technik. Ich habe Matthias hat es eben schon gesagt, du hast jedes Mal ein neues Tool gehabt. ich war damals auch viel unterwegs, habe es dann immer vom beruflichen Rechner gemacht, wollte nicht zwei Rechner mitschleppen. Und das war natürlich übrigens eine Hochleistungsmaschine, gesichert bis zum Abwinken. Es war immer, immer, immer eine Herausforderung, irgendwie diese Tools drauf zu bekommen. Also es war schon, ich glaube, da mussten wir auch die eine oder andere Sendung nochmal machen. Das ja. Stimmt. Dann hatte ich zwischendrin mal ein Tool, was man auch auf dem Handy benutzen kann. Und das hat auf deinen Diensthandys auch nicht funktioniert. Genau. Ja, ich bin schon eine kleine Herausforderung gewesen, das stimmt. Und ich weiß nicht, wie viele Mikrofone ich dir inzwischen schon empfohlen habe. Aber hallo, ey. Aber Leute, ich höre gerade schon wieder jemanden hier vor der Tür stehen. Oh, ich glaube, da kommt Fax. Lieber Thorsten, hallo eGovernment Podcast. Hier ist die Fanny Bender. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Ja, Wahnsinn. Wer hätte gedacht, dass man über die Verwaltungsdigitalisierung 100 Podcast-Episoden aufnehmen kann. Immer wieder ein neues Thema, neue Gäste und auch immer wieder spannend. Ich glaube, all eure Gäste und auch die anderen da draußen, die sich mit E-Government beschäftigen, wissen, dass der Austausch so wichtig ist. Also von anderen lernen, mit anderen in den Dialog gehen, eigenes Wissen zu teilen und auch den Blick natürlich über den Tellerrand hinauswerfen. Der Podcast war und ist für mich hier immer wieder eine ganz tolle Quelle dafür. Also ganz herzlichen Dank für eure Arbeit und auch, dass ich bei euch schon selber zu Gast sein durfte, um über Online-Formulare zu sprechen. Auf die nächsten 100 würde ich sagen, ich freue mich drauf und werde weiterhin regelmäßig reinlauschen. Alles Liebe euch! Lieber Thorsten, hier ist Vincent vom Next-Netzwerk. 100 Folgen E-Government Podcast, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe zugegeben, ich habe nachgeschaut, 8 Jahre seid ihr jetzt dabei. Das ist wirklich legendär. Ich gratuliere euch herzlich zu den ersten 100 Folgen und freue mich total, dass ich schon ein Teil davon sein durfte. Mit dem E-Government Podcast schaffst du es, echt nischigste Themen so zusammenzubinden, dass ich mich auch abends gerne auf die Couch setze und dann noch mal 1-2 Stunden reinhöre. Dein und euer Engagement ist wirklich der Hit. Vielen Dank dafür. Denn jedes Mal, wenn ich bei euch reinhöre, lerne ich was. Und ich würde zwar dem Gesagten nicht unbedingt immer zustimmen, aber darum geht's ja in der Debatte. Deshalb vielen Dank, dass ihr diese öffentliche Debatte in der E-Government-Blase mit eurem Podcast fördert und euch da so viel Zeit rausklemmt, das voranzubringen. Ja, und in dem Sinne freue ich mich auf unser nächstes Gespräch in einer der nächsten 100 Folgen E-Government Podcast und wünsche euch jetzt erstmal noch eine gute Feier in der Jubiläumsfolge. Alles Gute aus Berlin, Vincent vom Next Netzwerk. Oh Mann, jetzt habe ich die Clarisse und die Fanny verwechselt. Das andere war am Anfang, das war die Clarisse Schröder vom KDN. Oh, liebe Clarisse, bitte entschuldige. Das war nicht meine Absicht. Das Bier zeigt schon Wirkung bei mir. Okay, aber ja, das waren ja alles Gäste von euch. Kannst du sonst noch ein paar, also es haben ja nicht alle wahrscheinlich irgendwie sich auch gemeldet, kannst du noch ein paar so interessante oder herausragende Gäste mal nennen oder überhaupt ein paar Gäste benennen, dass man mal so ein Gefühl bekommt, wer da alles so da war? Oder ja. Gibt es welche, die häufiger da waren? Oh, das, ja, du warst schon häufiger da. Also das wen ich immer sehr gerne. Ja, heute muss er auch noch moderieren, das stimmt. Wen ich sehr gern auch immer als Gast habe, ich erwähne jetzt nochmal, das ist der Heinz Gräsing. Der hört sich zwar immer nicht so gern, aber das ist ein Typ, der macht schon seit 20 Jahren Open Source in der Kommune und der gibt da Vollgas und macht das so in seiner Nische und der kriegt kaum Beachtung. Inzwischen sind die so weit durch ihr Open-Source-Thema, dass die komplett unabhängig sind. Also die haben nur noch ein paar Fachverfahren, die es halt proprietär gibt. Aber das fand ich großartig. Also den Heinz habe ich immer gern bei uns im Podcast. Ich muss immer lachen, wenn ich vom Heinz höre, weil der hat immer irgendwie so ein bisschen angebandelt mit den Leuten vom Geekweek-Podcast. Ja. Und dann hat er mit denen telefoniert und jedes Mal wieder ist er irgendwie erwähnt worden von Mustafa. Mhm. Und hat dann immer wieder, hat es immer geheißen, da gibt es einen in Teuchtlingen. Genau. Und ich jedes Mal das gehört und dem Heinz sofort geschrieben, du Heinz, du warst wieder im Geekweek-Podcast. Oh, was, wie, ich? Und ja, und jetzt, dann habt ihr die Mustafa auch sogar bei euch im Podcast gehabt. Also. Das stimmt, dank Heinz war der Mustafa bei uns. Also der hat uns empfohlen. Aber wen man auch nicht vergessen darf, Basanta Tapa. Der ist bei der, wie heißen die, Öffit. Und den habe ich mal vor Jahren kennengelernt, da war der ganz neu und da hat er bei so einem, oh, was hat denn der da mitgemacht? Das war irgendwie so ein U30 Projekt haben die da gemacht. Das war auf dem Zukunftskongress in Berlin. Da haben wir irgendwas vorgestellt und dann habe ich ihn hinterher mal angequatscht, so, Mensch, du bist ein cooler Typ, du kannst ja reden und kannst die Leute begeistern. Hier hast du mal meine Karte, ich will mal mit dir einen Podcast machen. Und das hat dann, glaube ich, ungefähr 2 Jahre gedauert und dann ist er jetzt ganz aktiv bei der N3GZ. Und da habe ich ihn dann irgendwann mal angequatscht und gesagt, seitdem war der jetzt schon 3-mal da. Also immer zu Themen. Also der hat beim Digitalministerium war er dabei. Innovative Beschaffung, das war auch ein cooles Thema. Weil das Thema Beschaffung gerade in unserer Branche ist oder für Software ist ein echt ein großes Thema und es muss nicht immer die mega komplexe Ausschreibung sein. Also da gibt es tatsächlich diese Coinno. Das ist so eine, ja, was ist denn das? Gefördert vom Wirtschaftsministerium, glaube ich. Plattform. Ja. Da habe ich total viel über Beschaffung gelernt in dieser Podcast-Folge. Das war auch sehr cool. Die Anke. Ja, insbesondere, dass man das Ganze ein bisschen flexibler machen kann. Ja, das stimmt. Dirk, die Anke Knopp. Schon lange nichts mehr gehört von ihr. Neulich habe ich mal wieder was von auf Twitter gesehen von ihr. Stimmt. Die haben wir auch auf der CeBIT kennengelernt. Nicht CeBIT, auf der Republika. Stimmt, ja. Basanta war übrigens noch der Podcast digitaler Souveränität. Ne? Ja, auch, genau, da war er auch dabei. Ja. Anke, genau. Anke, ja, von der möchte ich auch mal wieder. Und Hannes Kühn. Hannes Kühn, mit dem ist es so großartig, Podcasts zu machen. Der war beim Monitor Digitale Verwaltung, den er ja maßgeblich mitbestimmt hat oder mitgeschrieben hat. Also eigentlich, ich glaube, insgeheim hat er ihn wirklich geschrieben, aber er sagt immer, das war sein ganzes Team vom Normenkontrollrat. Mit dem kann man echt hervorragend podcasten. Ja, also diese Normenkontrollrat-Folgen, die waren ja für mich auch sowas, wo ich die ganze Zeit immer wieder da gesessen bin und gesagt habe, ja, genau, ja, macht weiter so. Genau. Also das ist ja gigantisch, was der hier an einem Feuerwerk an Ideen und an Erwartungen und an Forderungen hinausgehaut hat. Also. An Matthias, kannst du dich noch an... Ja, das stimmt. Matthias, kannst du dich noch an den E-Government-Monitor erinnern? Da haben wir mal mit der Lena Sophie Müller einen Podcast gemacht. Da haben wir immer sehr, sehr lange dieses Pamphlet da durchgelesen, ja. Und dann immer festgestellt, naja gut, besser geworden ist es nicht. Doch minimal immer. Immer minimal besser geworden. Ja, minimal, aber die anderen waren immer ein bisschen besser geworden. Ja, aber die Lena auch eine alte Reckin der E-Government-Szene. Das stimmt. Was haben wir hier noch? Ja, den Musti, den hatten wir schon, da haben wir schon drüber gesprochen. Oh, auch toller Typ, der Olli, Oliver Rack vom Open Government Netzwerk. Super Typ, mit dem bin ich jetzt oft noch in Kontakt, auch über verschiedenste Gelegenheiten. Und Dirk, Melanie Vollkammer. Heieieiei. Das war eine tolle Folge. Das war echt eine schöne Folge mit Melanie. Stimmt, ich glaube, die war sogar auch an einem Wochenende, oder? Weiß gar nicht. Weiß ich nicht mehr. Wenn es am Wochenende war, war wieder irgendwas Technisches. Das stimmt. Melanie war großartig. Melanie hat irgendwie eine Eigenart, wo man sie im Radio immer raushört. Ich weiß nicht, ob es die Stimme ist oder zum... Neulich war irgendein anders, da war sie auf Radio 1 und da war es wirklich so, dass ihre Antwort dem Moderator nicht passte. Die beiden hätten sich dann fast noch live im Radio gestritten. Das war großartig. Er wollte auf eine ganz andere Antwort, aber Melanie war stur, blieb einfach bei ihrer Meinung. Sagte, nö, so ist es nicht. Und das war so kurz vor Tumult. Im Zweifel würde ich ja dem folgen, was Melanie sagt, weil ich glaube, die kennt sie aus. Definitiv. Melanie ist Professorin in Karlsruhe für Usability und noch irgendwas. Aber ja, die hat aber früher einen Lehrstuhl gehabt für IT-Sicherheit, glaube ich. Ja, das geht alles ein bisschen einher. Sie hat uns ja auch, das war die Sendung auch über IT-Sicherheit, beziehungsweise über Online-Wahlen, ne? Genau, über Online-Wahlen haben wir. Genau. War eine coole Sendung. Da, also ich mochte tatsächlich aber auch immer die etwas kleineren Interviewpartner, sage ich mal, wenn wir eben auf dem Open Data Day waren, wenn wir mit den Leuten gesprochen haben, die da an Projekten gebastelt haben, die sich teilweise spontan ergeben haben. Das fand ich auch immer recht toll, weil die waren auch immer gern bereit, also zumindest nach dem ersten Open Data Day, wo uns noch keine Sau kannte, auf dem zweiten waren sie dann gern bereit, da auch mal mitzusprechen. Und ab dem 4.5. hat man ja, wie du schon sagst, unser eigenes Studio. Das fand ich dann schon auch immer toll, mit denen zu sprechen, mit welcher Begeisterung die ihre Themen da auch vorgestellt haben. Nicht zu vergessen natürlich die Big Player da dann vor Ort, Wolfgang Klock und Thomas Bönig, die da auch sehr, sehr angenehme Interviewpartner immer sind. Aber ich möchte da gerne noch mal bei den ganzen Big Names die Kleinen hervorheben, die sich dann bereit erklärt haben, uns ihre Sachen vorzustellen. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, mit denen zu sprechen. Das stimmt. Matthias, kannst du dich noch erinnern? Das muss der letzte, der live stattgefunden hat, gewesen sein, wo wir beide mit Kabel verbunden durch das Werk 1 gestiefelt sind und quasi im Treppenhaus gesprochen haben. Ja, wunderschön. Wo die erste Aufnahme nicht geklappt hat, wir nochmal den gleichen Weg gelaufen sind. Das war so schön. War das, weil irgendjemand vergessen hat, auf Aufnahme zu klicken, oder? Ja, das kann sein, dass irgendjemand das vergessen hatte. Irgendein Depp hat vergessen, auf Aufnahme zu klicken. Hey, das ist eine Idee, da bist du. Das war aber nicht der letzte. Das war nicht der, wo wir schon unser Studio hatten, glaube ich. Das war der letzte. Weil bevor wir das Studio bezogen haben, war das auf zwei Ebenen. Da sind wir einmal durchgelaufen, haben alle interviewt, die wir getroffen haben oder auch nicht getroffen haben. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt in die Aufnahme geschafft hat oder ob wir das nur gemacht haben. Ich glaube, das hat man schon drin, schon alleine, um diesen Deppen, der vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken, entsprechend zu blamen. Schon deswegen haben wir es mit drin gehabt, glaube ich. Oh, ich glaube, hier klopft gerade wieder jemand an. Hallo, hier ist der Ayuvo vom damals TM-Podcast. Ich war auch schon mal zu Gast beim E-Government-Podcast und gratuliere ganz herzlich zu 100 Folgen. Soweit habe ich es noch nicht gebracht. Ja, ich wünsche alles Gute für die nächsten 100 und für dieses verdienstvolle Projekt. Und auch den Hörern in diesen Zeiten alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich mal bis bald. Dankeschön. Wow, 100 Folgen E-Government-Podcast. Nicht alle Podcasts halten so lange durch. Noch dazu zu einem Thema, das uns zwar alle betrifft, eine moderne, digitale, nutzerorientierte Verwaltung, das aber doch nur eine fast schon eingeschworene Community von Fachleuten beschäftigt. Mit Thorsten Frenzel und Dirk Arendt haben sich da anfangs zwei Akteure, was sage ich, Aktivisten in dem Feld zusammengetan, die sich mit gutem Recht Fachleute für E-Government nennen können. Seit vielen Jahren hervorragend vernetzt hat sich der Kreis der ModeratorInnen mit der Zeit zu einem ganzen Netzwerk erweitert. Und so ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es den Organisatoren und Organisatorinnen auch immer wieder gelingt, spannende Themen, spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden. Mir hat unser Gespräch im Jahr 2017, ja, so lange ist es schon her, jedenfalls riesig viel Spaß gemacht und ich höre auch immer mal wieder gerne rein. Dringende Hörempfehlung also für alle, die sich für eine moderne, digitale, nutzerorientierte öffentliche Verwaltung interessieren. Oh, Matthias, du wirst immer nicht mit erwähnt. Du gehörst natürlich dazu. Ja, es tut mir auch leid. Aber du warst halt nicht dabei bei dem Gespräch mit Saskia. Ja, das wäre jetzt natürlich dann auch nochmal das Highlight schlechthin gewesen, ne? Aber gut, ich nehme es ihr nicht übel. Ja, aber sie weiß, dass du dabei bist. Spätestens jetzt, nachdem sie ja bei unserer Live-Twitter-Session mit dabei ist. Das stimmt. Ich hatte auch gerade noch irgendwas, was mir eingefallen war. Ist mir entfallen, ich komme später nochmal drauf zurück. Ja, gibt es denn irgendwie Themen, die sich so, sage ich mal, durchziehen durch das Ganze. Also ich habe ja vorher schon mal gesagt, neuer Personalausweis, der ist mir schon mal sehr häufig begegnet. Standard. Peter, der ist gar nicht mehr so neu. Der ist nicht mehr so neu jetzt. Okay. Ja, wir haben auch den Personalausweis. Wir werden, glaube ich, in der 103. Sendung da rätseln, ob das noch NPA oder E-Perso oder irgendwie sowas heißt. Kannst du dich da auch schon in die Zukunft erinnern, Dirk? Oh, nee. Ja, das war so ein bisschen Revue passieren lassen. Und spannenderweise gab diese vielleicht mal auszustrahlende Podcast-Folge auch eine ganze Menge Reaktionen, brachte die mit sich. Von Leuten, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Leute aus der Verwaltung. Ne? Das stimmt. Also es wird in Zukunft, den einen gab es, den zur ID-Wallet, der ist wahnsinnig eingeschlagen. Also der hat echt total schnell Abrufe gekriegt. Und in Zukunft wird die 103. Folge zur EID, der wird auch wahnsinnig viele Response haben. Und der wird auch einer der Bestgehörten sein. Der Peter, der freut sich. Ja, ich freue mich deshalb, weil nach der ID-Wallet-Folge habe ich ja ganz vehement auch dafür plädiert, dass wir genau eine Folge zur EID brauchen. Also, weil der CK hat ja das Thema angerissen und dann eigentlich offen gelassen. Und von dem her hat diese Nachhilfefolge, das hat ja quasi sein müssen. Also, und ich glaube, dass ja das Interessante das ist, dass es ein paar Buzzwords gibt, die man ja hier im Podcast auch vermeiden muss. Genau, und zum Glück hat das heute noch keiner gesagt. Ja, ich habe auch nichts gesagt, obwohl ich hätte Bier hier. Und dann ist es ja so, dass als Alternative ja von vielen hier immer wieder der nicht mehr so neue Personalausweis als durchaus geeignetes Mittel in den Raum gestellt wird. Mein Thema ist ein bisschen das, dass ich es immer wahnsinnig schade finde, dass wir für die wichtigen Sachen viel zu wenig Marketing machen und viel zu wenig, sage ich mal, zeigen, dass es ganz einfach geht und so. Aber ja, es gibt natürlich auch Themen, die man hier im Podcast nicht nennen darf. Ich habe das heute auch beim Zukunftskongress habe ich das auch alles wieder angesprochen. Also da, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber das passiert auch im Podcast. Okay, ich mache jetzt einmal meine Brezel hier auf, damit wir mal ein bisschen Atmo haben. Ja, ich esse schon ganz, ganz still. Ich habe nämlich alle mit Bier und Brezeln versorgt, weil, genau, das schön schmatzen und knacksen. So ASMR-Podcasts sind auch total in gerade. Ja, dann mache ich mal mit. Ja. Dirk ist alleine da. Ohne Brezel. Ah, der hat schon alle zusammen gegessen. Er hat schon alle aufgegessen. Still und heimlich immer das Mikrofon ausgemacht und die Brezel gefüttert. Ihr lacht. Ich bin im Urlaub und bin seit heute um 8:45 hier am Sender. Also von daher, ja. Ich liebe das Ehrenamt. Aber du bist im Coolness-Faktor wahrscheinlich massiv gestiegen. Da ist, was im Hintergrund haben wir ja gesehen, wer da reinkam, dass du jetzt hier so einen coolen Podcast machst. Aber richtig toll, ja. Wenn es noch auf TikTok wäre, dann noch besser. Genau. Ja, übrigens eine andere Frage, Thorsten, ihr habt ja da gerade erzählt, dass ihr am Open Data Day so nochmal aufgenommen habt. Gibt es da so weitere, sage ich mal, Aufnahmepannen oder Fakes? Oder? Ja, ein Fake. Ein Fake gibt es. Da war Matthias nicht dabei, aber das ist bei seinem jetzigen Arbeitgeber passiert. Echt? Ja, da war ich bei einer Katastrophenübung. Im Landratsamt Dachau, weil eine ehemalige Kollegin, die jetzt Matthias Chefin ist, hat mich da eingeladen. Übrigens, Matthias, da fehlt immer noch eine Podcast-Folge, da müssen wir noch mal ran. Ja, du isst ja gerade, ich sehe das. Ja, Brezel immer, Entschuldigung. Ja, Das wäre ein Thema, was wir angehen sollten. Genau, aber da war ich auf einer Katastrophenübung und das war so mega interessant, wie die da, wie die so nach und nach dieses Lagezentrum aufgebaut haben. Auch schon allein von der Technik her, wie sie das aufgebaut haben. Also da kam erst der Techniker und hat erstmal nur Laptops hingestellt und aufgeklappt. Ein Router hat er eingeschaltet und mehr nicht. Und dann hat er angefangen, Netzkabel, also Ladekabel zu verteilen. Und dann hat er noch Netzwerk gelegt, überall Netzwerkkabel reingesteckt. Also das Lagezentrum wuchs von Stunde zu Stunde. Und da wurde so eine richtige Hochwasserlage nachgespielt. Das war super cool. Problem an der Sache, ich konnte nicht so richtig da irgendwie podcasten. Da habe ich eins gemacht, ich habe mein Aufnahmegerät in die Ecke gestellt und habe einfach nur die Atmo aufgenommen und habe mir schön Notizen gemacht und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe das quasi nachvertont, habe die Atmo in einer Spur drunter geschnitten und saß dann so vom Mikrofon, so jetzt spricht der Landrat zur Lage, die Lage ist wie folgt und das habe ich alles zu Hause produziert. Aber das klingt echt. Also wenn man sich das anhört, denkt man, ich war direkt vor Ort und saß irgendwo in der Ecke, wie so ein wild gewordener Reporter, der da gerade in Echtzeit berichtet. Also das war, hat mir riesen Spaß gemacht dort vor Ort. Und auch die Aufnahme hinterher war auch echt spaßig. Ja, ich mag eh die Podcasts mit Atmo haben. Ja, gerade der im Landratsamt oder was Dirk vorhin noch meinte, wo wir im Biergarten waren, wo wir diese Biergarten-Atmo im Hintergrund haben. Das ist, hat auch schon was Besonderes, finde ich. Das mag ich auch ganz gerne. Ja, haben wir nicht mal zusammen in der Kneipe aufgenommen oder in der Bar von einem Hotel? Wir beide, Thorsten, genau. Ja, ja, wir beide. Ich habe auch mit Matthias auch schon. Haben wir auch, ja. Wir haben auch in der Kneipe aufgenommen. Aber Biergarten war schon legendär. Also ja, das stimmt. Hat ihr mit dem Koffer angerückt? Die am Nachbartisch, die haben geguckt. Das war schon legendär. Wisst ihr noch, welcher Biergarten es war? Hirschgarten. Okay. Naja, hallo. Kenne ich nicht so aus mit Biergärten, aber es war schon ein großes Kino. Die haben echt gedacht, die werden verarscht da. Ja. Da haben wir uns schon extra den hintersten Tisch rausgesucht, ne? Das stimmt. Und dann haben sich die beschwert, die noch kommen muss. Deine Kollegen haben sich beschwert, dass sie so weit weg vom Bier sitzen. Genau. Das war schön. Darm, ja. Ja. Ja, mit Peter war ich neulich auch. Das heißt neulich, ist schon eine Weile her. Waren wir auch zusammen im Hirschgarten. Okay. War auch nett. Ja, der Hirschgarten, der ist häufiger gefragt. Genau. Wenn Dirk mal wieder in München ist, dann müssen wir mal wieder ein Biergartentreffen machen. Also nicht jetzt, wo es so kalt ist, aber irgendwann, da müssen wir mal zu viert in den Biergarten gehen. Ja, wir können ja dann ein Afterwork draus machen und sagen, wir treffen uns dann und dann im Biergarten und dann mal gucken, wer da kommt. Oh, apropos EGAF Afterwork im Biergarten. Die N3GZ, das ist ja die Jugendorganisation von der NEGZ, also vom National E-Government Kompetenzzentrum, in dem ich auch Mitglied bin. Die haben mal einen deutschlandweit verteilten Afterwork versucht, aber das Wetter war so übel, dass dann diese vor Ort alle ausgefallen sind. Und da wollten wir in verschiedensten Biergärten in ganz Deutschland, wollten wir uns dann treffen und dann einen Laptop mitnehmen und quasi dann diese einzelnen Biergärten dann über irgend so ein Videoconferencing-Tool miteinander verbinden. Das steht immer noch aus. Das wird hoffentlich irgendwann mal funktionieren. Ach, das steht noch aus. Okay, mir ist das abgegangen, weil ich war eigentlich zu der Zeit im Urlaub, konnte da nicht und habe dann bloß gehört, dass es ausgefallen ist. Aber das findet nochmal statt. Okay, ja. Freue ich mich drauf. Ich wurde dazu gedrungen, ein N3GZ-T-Shirt zu kaufen, damit man mich auch erkennt. Ich dachte, habe ich gesagt, mich erkennt man auch so. Also ich brauche da kein N3GZ-T-Shirt, aber das wurde mir wärmstens ans Herz gelegt. Jetzt habe ich ein N3GZ-T-Shirt und noch nie getragen, weil das Event nicht stattgefunden hat. Oh je. Aber vom E-Government-Podcast gibt es auch Merch, oder? Da gibt es auch Merch. Das, was ihr anhabt, ist Limited Edition, ist nur 7-mal rausgegangen. Und wenn wir gerade beim Merch sind, wir haben ja eine Verlosung gemacht. Wir haben ja tatsächlich auch ausgeschrieben unter allen Unterstützern. Also es gibt ja inzwischen auch finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für den E-Government-Podcast. Und da haben wir einen Gewinner ausgelost. Ich habe da alle Namen auf einen Zettel, auf jeden Namen auf dem eigenen Zettel geschrieben. Und meine Tochter hat gezogen. die wusste gar nicht, warum sie zieht. Ich habe gesagt, greif mal rein, zieh mal einen Zettel raus. Also total double blind quasi. Und da hat auch ein alter E-Government-Hase quasi gewonnen. Und jetzt habe ich den, ist mir der Name hier weg? Jörg. Jörg Jessen, genau. Jörg, entschuldige. Jörg Jessen. Und dem habe ich auch schon seinen Preis zugeschickt. Der hat auch so ein T-Shirt bekommen. Der hat ja schon gespoilert bei Twitter. Bitte? Dirk? Dirk? Ich dachte, der hätte jetzt ein Abo bekommen. Kostenloses Abo für den Podcast. Aber ja, das sowieso. Kostenlose Abo für den Podcast hat er auch gekriegt, aber hauptsächlich ein T-Shirt und Sticker dazu, und er hat es natürlich schon gespoilert. Er wusste ja auch nicht, dass die 100. Folge erst heute aufgezeichnet wird. Aber herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank. Nicht nur an Jörg, sondern auch an alle anderen, die den E-Government Podcast unterstützen. Das hilft tatsächlich, die Serverkosten und Betriebskosten für den Podcast massiv zu senken. Ist zwar ein Hobbyprojekt, aber ich freue mich trotzdem, wenn es da Unterstützung gibt. Ja, du bist ja auch voll transparent auf der Homepage. Das stimmt. Ich habe einen Transparenzbericht auf der Homepage, wo genau drin steht, also nicht wer, sondern wie viel Geld reingeht und wie viel Geld rausgeht. Wieder so ein Tool. Wieder so ein Tool, genau. Alles automatisiert. Man muss es ausprobieren und automatisieren. Ich bin eigentlich genau der Richtige für E-Government. So viel wie möglich automatisieren. Ich bin ein fauler Mensch. Ich will mich nicht an Dinge erinnern müssen. Deswegen automatisiere ich alles. Und es ist eigentlich genau der richtige Ansatz für das Thema E-Government. Alles, was zu automatisieren geht, automatisieren. Es ist schon spannend, wenn man jetzt nochmal so überlegt, ne? Wie wir angefangen haben mit klarem Konzept und 20 Tools. Und jetzt sind wir bei etwas agilerem Konzept und mittlerweile insgesamt 120 eingesetzten Tools. Nee, es sind weniger geworden. Ich meine, wenn man jetzt aufzählen würde, was wir alles bisher eingesetzt haben, ist nicht nur die wir aktuell einsetzen. Was wir mal ausprobiert haben alle. Mhm. Ah, ja. Wobei der 120 wahrscheinlich nie reicht. Aber ich finde auch, dass man auch merkt, dass, ja, ich meine, das ist ja auch logisch, dass wir deutlich mehr Übung gekriegt haben und auch etwas seriöser geworden sind, finde ich, oder? Seriöser? Ich hoffe ja, dass wir seriöser geworden sind. Ja, also am Anfang, da waren wir schon noch ein bisschen, wie sagt der Amerikaner, so ein bisschen sassy zwischendurch mal unterwegs. Das stimmt, wir haben viel gekichert in den ersten Folgen. Ja, und in den ersten ein bisschen Folgen haben wir Sarkasmus hier und Ironie da, das haben wir immer noch hin und wieder, aber nicht mehr ganz so derb. Das hat sich schon entwickelt, oder? Ja, aber dafür haben wir jetzt Gäste, die mit Flammenwerfern Dinge abfackeln wollen. Oh ja, brandrot. Ja, das. Okay. Obwohl das sehr harmlos war, die hatten mehr angekündigt. Ich hatte schon ein bisschen Angst, als ich mit ihnen das Vorgespräch geführt habe, aber das war harmlos. Ja, ich habe mir schon gedacht, soll man das jetzt bringen, kann man das jetzt bringen, aber der Erfolg gibt der Sendung recht. Ja, das stimmt. Ja, ihr habt ja am Anfang sogar Aprilscherze vorgelesen, gell? Also. Oh Gott, was war denn da? Ach, da habt ihr von irgendwie, dass in, ich weiß nicht mehr, Gelsenkirchen oder sonst wo, dass die jetzt Ampeln aufstellen, wo man 50 Cent Münzen zum Überqueren der Kreuzung einwerfen muss. Oder die Emojis am Kennzeichen oder sowas, hat man auch. Ah ja, okay. Kuriosität. Was der Young-Nachrichten. Das stimmt. Aber wir hatten mal eins, was sich immer noch hält, und zwar ist das Thema, dass in irgendein afrikanisches Land hat die mit Visa gemeinsam, CK meint zwar, das ist die Eurocard gewesen, aber ich weiß, dass das Visa war, Visa gemeinsam den Personalausweis und eine Visa-Card verbunden. Weil Nigeria, hatten dort kein. War es Algerien? Nee, oder? Nigeria war das. Nigeria, das kann sein. Auf jeden Fall hat man da jetzt, jeder Bürger hat eine Visa-Karte gekriegt und das war automatisch auch gleich ein Personalausweis oder umgedreht, je nachdem, wie man das sehen will. Wäre auch ein Konzept für Deutschland gewesen. Nee, für Deutschland müsstest du eine PB-Karte machen. Das stimmt. Es gibt auch irgendwo im Supermarkt diese Deutschland-Karte, das würde auch passen, die Deutschland-Karte mit dem neuen deutschen Personalausweis, ne? Genau, aber das wäre doch mal ein Ansatz. Für jede Online-Leistung, die man damit macht, kriegt man Punkte. Baby-Punkte, ja. Die ganzen die Leute auch ihre Daten hergeben, oder? Das stimmt, dann geben die gerne ihre Daten her. Aber ich mir nicht neulich mal das Thema, Warte mal, incoming transmission, sir. Hallo Thorsten, ich gratuliere dir ganz herzlich zu 100 Jahre E-Government Podcast. Mensch, wie die Zeit vergeht. Gerade aktuell freuen wir uns über jede neue Ausgabe, um Neues aus dem OZG-Bereich oder anderen tollen digitalen Themen der Verwaltung zu erfahren. Aber wenn ich zurückschaue in die Vergangenheit, sind mir doch einige Sachen in Erinnerung geblieben. 1941, dein Gespräch mit Konrad Zuse über die Erfindung des Computers, ganz, ganz toll. 1969, Tim Berners-Lee, Erfindung des Internets, großartiges Gespräch. Oder 1970, das Spezialthema zum Beginn des COP-AADV, tolles Gespräch. 1999 hattest du einen Gast aus Estland, der berichtete von der vollständigen flächendeckenden Highspeed-Internet-Einführung, selbst im ländlichen Raum, ist mir auch in Erinnerung geblieben. 2008, für mich natürlich bedeutend, der Beginn des Behördenfinder Deutschlands. Alle Bundesländer haben sich da auf etwas verständigt. Und natürlich hast auch du mit interessanten Gästen drüber gesprochen. 2010, IT-Planungsratsstart und viele, viele andere tolle Sachen. Ganz, ganz toll. Mach weiter so. Die nächsten 100 Jahre E-Government-Podcast. Wir brauchen diese tollen Informationen. Wenn du Themen hast zu Standardisierung und FIM, bin ich natürlich gerne dein Gast. Happy Podcast Day, lieber E-Government-Podcast, und Gratulation zum 100. Gut, dass es dich gibt. Du bringst Lässigkeit und Farbe in die News aus grauen Amtsstuben. Und Offenheit. Du machst GovThemen auch für Zivilisten niedrigschwelliger. Hoffentlich hören dich immer mehr Bürgerinnen und Bürger, denn das ist ein wichtiger Beitrag für Open Government. Aus gutem Grund teilst du dir deswegen meine Gov-Playlist mit Government Matters auf WJLA und AFN. Ein Broadcast, das ich in meiner Hut, der Garnisonsstadt Mannheim, schon seit meiner Jugend verfolge und aus dem ich schon viel zur Verwaltungsmodernisierung gelernt habe. In den letzten Monaten wird dort zum Beispiel viel über die ersten Effekte von Foundations for Evidence-Based Policymaking Act berichtet, der evidenzinformierte Entscheidung, intersektorales Lernen und Open Data in der US-Verwaltung weiter nach vorne bringt. Das brauchen wir auch in Deutschland. Das hat zum Beispiel Corona sehr eindrucksvoll gezeigt. Ich wünsche dir alles Gute, lieber E-Government-Podcast, gute Themen, gute Gespräche und guten Impact. Und vor allem, dass deine Fanbase weiter wächst und du somit zu Open Government beiträgst. Dein Olli vom Open Government Netzwerk Deutschland. Geile Stimme der Olli, oder? Mhm. Aber Dirk, du wolltest gerade noch was sagen, bevor hier diese Interruption wieder reinkam. Das war Olli Bildesheim, oder? Nee, ist nicht Olli Bildesheim. Den darfst du außerdem nicht Olli nennen. Oh, Entschuldigung. Aber von dem habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Das ist Oliver Rack. Olli Rack ist es von Open Government Netzwerk. Was wollte ich sagen? Genau, Lösungsvorschlag. Ich habe es vorhin schon mal, aber da ist es nicht so gut angekommen. Wie wäre es denn mit einer Faxsteuer? Jeder Prozess, der noch per Fax unterstützt wird, wird mit einer Steuer oder einer Gebühr hinterlegt. Die Techniker Krankenkasse wollen es jetzt sofort damit anfangen. Aber wäre das eine Idee, wie man auch so aus der Verwaltung heraus, die müssen dann irgendwelche Gebühren entrichten oder die Verwaltung selber an die obergeordnete Verwaltungsbehörde. Aber kriegen wir so vielleicht ein bisschen Beschleunigung in die Prozesse? Digitalisiert. Ich glaube, wir hatten da auf Twitter eine Diskussion zu, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles geschrieben habe. Das ist noch gar nicht so lange her, nee. Ja, ja. Ist das jetzt die Kuriositäten-Ecke oder wie? Nee, aber eigentlich. Allerlei. Ja, allerlei, genau. Hausmeister. Aber eigentlich ist es sinnvoll. Alles, was irgendwie noch von Hand passieren muss, kostet 50 Cent. Ja. Jede E-Mail kostet. Nee, die kostete mehr laut Rechnungshof. Sehr viel mehr. Stimmt, irgendwie eine Million Euro, glaube ich, pro versendeter E-Mail oder irgendwie sowas. Jetzt hätte man damit alles machen können. Heieieiei. Ja, was haben wir denn alles an tollen Dingen, die tot sind? Die E-Mail ist tot, Formulare sind tot, Online-Zugang ist tot, Leuchttürme sind tot, oder? Leuchttürme, da hatte ich neulich eine sehr coole Diskussion zu Leuchttürmen, weil alle machen immer irgendwelche Leuchtturmprojekte und da habe ich gesagt, naja, so ein Leuchtturm, der beleuchtet immer nur einen kleinen Abschnitt von der Küste, also das ist nicht sehr sehr, sehr breit, was der beleuchtet. Und außerdem sagt so ein Leuchtturm, Achtung, hier nicht dagegen fahren. Mhm. Sonnenaufgänge wären besser, oder? Ja, Sonnenaufgänge, ja. Und da macht man ja jetzt irgendwie Schaufensterprojekte, aber das ist auch ein Schaufenster, kannst du auch nicht anfassen. Ist auch nur vorbeigehen. Meine Kinder sind Schaufensterkinder. Meine Kinder sind Schaufensterkinder. Kannst du überall hinstellen, die sind immer freundlich, nur zu Hause nicht. Ja, aber es ist doch, aber man sagt ja immer, wenn Kinder, die Erziehung hat funktioniert, wenn es außerhalb des Hauses funktioniert, wenn sie da nett sind. Ja, super. Die Diskussion auf Twitter entgleist mir gerade so ein bisschen, vielleicht müsst ihr mich mal unterstützen. Wir kriegen ja gerade wie von Frau E-Gouvernante. Also von daher. Sucht sie, unseren Livestream oder was? Sie sucht unsere Nähe. Frauen machen Sachen und Männer reden wertschätzend drüber. Hei, hei, hei, hei. Ich verabschiede mich mal von Twitter, ich melde mich ab. Genau. Ja, die Sabine, die will wahrscheinlich unseren Stream mit rein, aber der ist gerade nicht so wirklich vorhanden, glaube ich, oder? Ah, der läuft über. Kein Platz mehr. Bloß schnell noch mal eine Frage. Ihr habt ja immer wieder so diese Entwicklung dargestellt. Hat sich das auch in den Intros, in den Logos und also Coverbildern und so weiter auch dargestellt? Oh, Coverbilder. Ist inzwischen zum Hobby von mir geworden. Obwohl, ich habe da jetzt auch einen Prozess. Ich habe da ein Setup, wo es einfach ist. Aber ich habe Coverbilder habe ich ewig rumgetan. Ich wollte schöne Coverbilder haben. Und irgendwie, am Anfang war eine Schreibmaschine drauf, unser Logo. Genau, die Schreibmaschine. Ich mochte das Logo, die Schreibmaschine. Ja, aber nachdem die eGov Computing das gleiche als Banner benutzt hat, dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie nicht mehr so cool als Logo. Und dann habe ich ein Logo entworfen. Und auch mit dem Intro ist übrigens ähnlich. Das Intro ist dann von einem anderen Podcast verwendet worden, weil ich natürlich irgendein freies Audio-File genommen habe von freesounds.org und dann habe ich was gesucht und habe gesagt, okay, jetzt nehme ich mal ein paar Euro in die Hand und lass mal eins machen. Und da bin ich zu Fiverr gegangen. Das ist eine ziemlich coole Plattform. Da kann man sich verschiedene Dinge von Künstlern machen lassen. Also kann man sich Musik machen lassen. Ich könnte mir da auch den Podcast schneiden lassen, aber das sind meistens Amerikaner, die wissen gar nicht, was wir hier besprechen. Also deswegen macht das Schneiden da keinen Sinn. Und da habe ich mir von einem der Musiker ein Intro machen lassen. Ich habe dem ein paar Stichworte geschrieben, was ich da so gern mir vorstelle. Und dann kam das Intro raus, was wir gerade aktuell haben. Und ich glaube, wir sind uns einig, das ist geil. Ja. Das wird ja als legendär gefeiert. Mit ein bisschen mehr Begeisterung. Ja, das ist schon zu klar. Jeder von uns wippt damit. Ey, aber hallo, ey. Das stimmt. Ja, das und am Ende das Der Rhythmus ist eingängig. Das ist definitiv gut. Ja, und noch viel cooler war, das hat das ist der erste Abzug, der hat geklappt. Das war so cool. Ich habe ja noch ein paar andere Podcasts, da hat es immer nicht so ganz geklappt mit den Intros. Ich habe da immer wieder den gleichen ausgesucht, weil ich mit dem so zufrieden war. Aber dieses Intro für den E-Government Podcast, das hat super funktioniert. Und das hat Wiedererkennungswert. Das Intro gehört mir quasi. Das ist, das kann kein anderer nehmen. Und wenn ein anderer Podcast kommt mit dem Intro, Pech, geht nicht. Das ist inzwischen die Titelmelodie des E-Government-Podcasts und hat einen riesen Wiedererkennungswert. Ja, und es erzeugt sofort eine positive Stimmung. Also man steigt immer mit einem Schwung und mit einer positiven Stimmung ein. Ja, das sollte es auch sein. So ein bisschen urban und so ein bisschen mit beschwingt und so ein bisschen schon ein bisschen retro, aber auch in die Moderne gehen. Also ich finde, das hat genau getroffen. Definitiv. Du hattest neulich eine Diskussion, Thorsten, auf Twitter, glaube ich, war es. Und da hatte sich Guido Schulte mit eingebunden, darauf geantwortet. Guido Schulte ist stellvertretender CISO der Bundeswehr. Viel unterwegs in sozialen Netzwerken, viel zivilgesellschaftliches Engagement. Und der hat mich neulich so komplett aus der Fassung gebracht. Der erzählte mir, er trinkt morgens Schokolade mit Espresso. Habe ich auch noch nie gehört. Aber der war doch bei dir, in deinen 15 Minuten. Ja, ja. Genau. Mit Schokolade mit Espresso. Wahnsinn. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, was für eine Bandbreite an Menschen du mittlerweile mit dem Podcast und auch mit dem Afterwork verbindest, wie viele Leute du da zusammengebracht hast, ist schon echt phänomenal. Mhm. Und ich habe mir ja heute erlaubt, in einer Veranstaltung als Abschlusswort kurz den Podcast mal, ich habe mal einen kleinen Werbeblock gemacht, war mal so frech. Aber ich glaube, gerade am Tag der 100. Sendung durfte ich mir das mal erlauben. Ich finde ja, schon. Ich bin ja auch vorgestellt worden als Podcaster. Ich bin vorgestellt worden als Mitarbeiter der AKDB in der Stabsstelle Digitale Verwaltung, zuständig für strategisches Produktmanagement und Podcaster für das E-Government Podcast. Aber das siehst du gleich, dass die Leute dich nicht kennen, weil eigentlich hättest du ja Tester von Tools benannt werden müssen. Ne? Das stimmt. Tester von Tools und habe ich euch schon mal von diesem coolen alten Job erzählt, den es mal gab, einen alten Beruf, den 14. Der 14. Also das war ja, wenn 13 Leute zusammen waren, das war ja eine Unglückszahl. Und da gab es professionelle 14. Die konntest du dann einfach dazu buchen. Die kamen halt dann und die saßen halt da, die saßen mit am Tisch und haben mitgegessen oder es war eine Besprechung, da saßen die einfach mit am Tisch und saßen da und haben nichts getan. Also das ist eigentlich ein cooler Job, den könnte ich mir auch mal überlegen. 14. Das klingt nicht schlecht, ne? In manchen Besprechungen komme ich mir so vor, aber wenn du schreiben kannst, was du da sprichst, dann kannst du es auch machen. Dazu musst du es aber erst schreiben. 1-4. 1-4. Okay, wenn wir gerade so dabei sind bei dem 14., du hast ja manchmal auch Gäste, die gar keine echten Gäste sind, also zum Beispiel so wie unsere KI heute im Intro, und du machst ja auch sonst Experimente. Kannst du mal ein bisschen von deinen Experimenten so erzählen? Ich habe einmal News von der KI vorsprechen lassen. Da hatte ich keine Stimme. Also ich habe ziemlich heftigen Heuschnupfen und es war im Frühjahr und meine Stimme war weg. Matthias war nicht greifbar, also der war irgendwie im Urlaub oder keine Ahnung, auf jeden Fall war er nicht da. Und ich wollte eine Sendung aufnehmen, weil es war mal wieder ein Monat rum und musste mal wieder was getan werden und es sind ein paar News angefallen. Und da habe ich dann mit langer Kleinarbeit, da waren die KIs noch nicht so gut, habe ich dann die News von einer KI einsprechen lassen. Das war sehr lustig. Und von der vorhin erwähnten digitalen Staatsministerin, die hat ja zum Wahlkampf ein unsägliches Interview gegeben und darauf habe ich auch mit einer KI reagiert. Also da habe ich dann quasi immer ihren Part und den Part von dem Interviewer einsprechen lassen und habe dann darauf reagiert. Und das ist mega gut angekommen, also Reaction on. Ich habe leider noch nicht wieder einen Artikel gefunden, der mich so aufgeregt hat, sonst hätte ich noch mal so ein Reaction on gemacht. Das war aber schon ziemlich gut. Also dieses Reaktion mit dem Interview der besagten Dame, das war auch richtig gute KI, die dahinter war, muss man auch sagen. Also ja, die, speziell im Vergleich zu der ersten, die Nachrichten vorgelesen hat. Ja, das ist die gleiche KI, die uns heute hier vom Panel runterschubsen wollte. Hihi. Und hihihi. Übrigens, das hihihi musste ich meiner Tochter digitalisiert ins Handy spielen. Das hat sie jetzt als Klingelton. Scheiße. Ja, aber die besagte Dame müsste doch jetzt eigentlich mehr Zeit haben, oder? Die könnte man doch jetzt nochmal. Aber das stimmt. Aber hat die noch was zu digitalen Themen zu sagen? Die ist ja nur noch Nachrücker im Digitalausschuss. Ja, aber vielleicht so, was kann man aus der letzten Legislaturperiode lernen? Was haben wir falsch gemacht oder so? Da hätte ich dich gern dabei. Ist aber das Richtige ist, um selbstkritisch hier Dinge von sich zu geben. Ja, ich habe, ja. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo du im Podcast gesagt hast, seid mal nicht so böse, sonst kriege ich in Berlin wieder einen auf die Mütze. Das stimmt, aber ich bin ja weggezogen aus Berlin, von daher ist das nicht mehr so schlimm. Und ich habe neulich mal von einem Kollegen ein T-Shirt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was richtig wirklich drauf stand, aber so der Motto, ich komme aus Sarkasmus oder so, einem Land am nee, du weißt, was darauf stand, Thorsten. Ich habe es dir geschickt. Ja, ich habe es auch schon wieder vergessen. Aber ich komme aus einem Land am sarkastischen Meer oder sowas ähnlich, genau. Ja, genau. Ja. Sarkastisches Meer stand da, genau. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen am Alter liegt, dass man viele Sachen gar nicht mehr so richtig hören kann. Oder Peter, du kommst ja aus dem Lachmarkt wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Aber manche Ideen, manche Ansätze kann man nur im Kopf schütteln. Das hat man alles vor 10, 15 oder 20 Jahren schon mal gemacht. Und oftmals kommt man sich so ein bisschen vor wie Waldorf und Stettler aus der Muppet Show, die auch nur noch lachen. Das ist dann auch nicht mehr der richtige Weg. Von daher ist so ein Podcast dann das richtige Medium, um sich abzureagieren und nicht alles in den Alltag zu tragen. Ja, im Alter wird ja aus Sarkasmus Zynismus. Und manchmal merke ich, dass das bei mir schon so umschlägt. Und das ist gefährlich. Wenn ich mal so alt werde wie du, weiß ich auch nicht, was aus mir wird. Ja. Ich glaube, wir werden weiter das Thema Verwaltungsmodernisierung treiben. Genau. Ja, die muss ja immer wieder modernisiert werden. Die ist ja, wird ja jetzt schon seit über 100 Jahren modernisiert und dann, aber ich höre gerade schon wieder hier was von Weitem. Lieber Thorsten, ich habe den E-Government-Podcast tatsächlich schon gehört, als ich beruflich mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatte. Aber so wie das heute vielleicht nicht mehr ganz der Fall ist, aber zumindest damals war es ganz schwer, zum Thema E-Government überhaupt irgendwas zu finden. Wenigstens der E-Government-Podcast hat damals vor circa 3-4 Jahren regelmäßig Inhalte geliefert, regelmäßig Content geliefert. Und darüber habe ich mich gefreut. Und das ist ja in den letzten 3-4 Jahren nicht anders geworden. Und ich glaube, eine der großen Stärken deines Podcasts ist auf jeden Fall, dass über so einen langen Zeitraum Content zu einem Thema kommt, das leider in der Öffentlichkeit und auch in den Medien immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber eigentlich eine viel größere Aufmerksamkeit verdient hätte, weil es uns ja alle betrifft und so wichtig ist. Teil meiner Geschichte mit dem E-Government-Podcast ist dann auch, dass du irgendwann eine Telegram-Gruppe gegründet hast. Und da bin ich dann direkt rein, aber scheinbar war ich irgendwie der Einzige, der so richtig Interesse hatte. Wir waren dann nämlich zu viert. Du, Saskia Esken, damals noch nicht SPD-Vorsitzende, ich und noch ein russischer Bot. Und aus dieser Idee einer Telegram-Gruppe ist dann zwar nichts geworden, aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass du immer offen warst und immer Dinge ausprobiert hast, immer versucht hast, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und auch jetzt in den letzten Jahren hast du dich sicherlich dadurch ausgezeichnet, dass du gleich von Anfang an versucht hast, aktiv jüngere Menschen mit einzubeziehen, die unter anderem im N3GZ-Netzwerk auf einmal aufgetaucht sind und meinten, sie müssen jetzt mitreden. Du hast also da nicht gesagt, oh Gott, die haben alle keine Ahnung, sondern hast sie einfach eingeladen. Und eine Zeit lang war dann jede Folge mit jemandem aus dem Nachwuchsnetzwerk. Insofern super cooles Projekt. 100 Folgen ist natürlich der Wahnsinn. Ich bin weiterhin treuer Hörer und freue mich schon auf die nächsten 100 Folgen. Und dazu alles Gute. So, jetzt habe ich hier mal noch einen Text, der mir zugeschickt wurde, weil es aus technischen Gründen nicht funktioniert hat mit der Aufnahme. Und zwar kommt der von Professor Dr. Melanie Vollkammer von Secuso. Und ich lese ihn jetzt einfach mal vor. Liebes E-Government-Podcast-Team, wow, 100 Folgen. Ich finde das Format super. Und es hat mir selbst viel Spaß gemacht, den Podcast gemeinsam mit euch aufzunehmen. Macht weiter so. Ich bin auf die nächsten 100 gespannt. Liebe Grüße in die Runde, schickt euch aus dem schönen Karlsruhe Melanie. Das ist irgendwie strange, wenn ich selber höre. Naja. Ne. Aber das war jetzt gerade auch Peter Kuhn und mit dieser Telegram-Gruppe, das war sehr strange. Da habe ich schon mal so einen Ansatz gemacht, wie jetzt mit der Matrix-Gruppe. Da ist wirklich keiner gekommen. Da war Saskia drin und dann kam Peter dazu. Und es ist halt nichts passiert, weil mit Saskia habe ich mich über andere Kanäle auch ausgetauscht. Und Peter hat nicht so viel geschrieben, weil er dachte, der kann irgendwie so ein bisschen da mitmachen, aber es hat ja keiner was reingeschrieben in die Gruppe. Und dann kam plötzlich so ein russischer Bot und hat irgendwie in Kyrillisch was geschrieben und dann habe ich die Gruppe gelöscht. So viel zum Thema Telegram. Ja, genau. Hätte man das auch gehabt. Mhm. Also ich habe Telegram schon vor langem gelöscht. Ich habe es nie installiert gehabt. Ja, du kennst mich ja, ich muss ja mal Dinge alles ausprobieren. Alles ausprobieren, natürlich, der Tooltester. Ja, so ist es. Ja, und was hast du sonst noch alles so vor, noch auszuprobieren? Wie geht's weiter? Ich weiß ja nicht, was noch so alles kommt. Also alles, was kommt und mich interessiert oder nur so halbwegs wenigstens interessiert, dann probiere ich aus. Wie gesagt, ich habe gerade zwei Projekte oder zwei Projektideen von RC3 mitgebracht. Da will ich jetzt noch nicht groß drüber sprechen, also zumindest nicht hier on air. Das kann ich euch nachher mal hinterher erzählen. Aber das hat auch alles mit E-Government zu tun und mit der öffentlichen Verwaltung und mit dem Thema, das Ganze voranzubringen und hier ein bisschen mehr in die Breite das Ganze zu bringen. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, eins meiner aktuellen Leib- und Magenthemen ist das Thema Open Source. Ich bin ja auch für die AKDB der Vertreter in der Open Source Business Alliance. Und das ist auch nochmal ein echt cooles Netzwerk, was da alles für Leute sitzen und was da für Unternehmen drin sind. Echter Wahnsinn. Und die entdecken jetzt auch gerade so die öffentliche Verwaltung für sich. Da sind zwar schon ein paar Unternehmen aus der öffentlichen Verwaltung mit dabei, mit Mitglied, aber das wird immer interessanter auch für dieses Netzwerk in der OSBA. Also das ist ja echt, also das ist nochmal eine ganz andere Bubble, aber alle haben irgendwie die gleichen Themen. Und das muss man irgendwie zusammenkriegen. Also habe ich von Dirk gelernt, ein Vernetzer. Danke. Ja. Ich glaube, wir hatten mal so einen sagenumwobenen Auftritt in Berlin in der Pizzeria. Oh ja, da haben wir zum Glück kein Mikrofon dabei gehabt. Das wäre nicht so schön gewesen, glaube ich, wenn das alles öffentlich geworden wäre. Ja. Da waren das, ja. Genau. Interessante Menschen am Tisch. Definitiv, ja. Definitiv. Ja, vor allen Dingen, du hast mich dahin bestellt. Und ich dachte, ja, ich setze mich da mal an so einen kleinen Tisch, da kommt der Dirk und da sagt er, ja, ich bringe noch ein, zwei Kollegen mit. Dann habe ich gesagt, ja, suchst du mal einen Vierertisch, war ein klein bisschen größerer Tisch. Und dann kommt Dirk mit seinen zwei Kollegen und sagt, ja, da kommen noch 10. Aber es waren keine Kollegen, das war einfach... Genau, das stimmt. Ja. Das waren alles dann keine Kollegen, das waren dann Leute, die Dirk so aufgesammelt hat oder eingeladen hat. Und das war, ja. Was war denn da für eine Veranstaltung? Da waren immer die Republika und was war da parallel? Ich glaube, digitaler Staat oder irgendwie sowas. Digitaler Staat kann sein, ja. Genau, da haben wir uns darüber unterhalten, dass eigentlich diese beiden Veranstaltungen viel enger zusammen sein müssten, weil da werden ähnliche Themen verhandelt, aber die einen wissen von den anderen nichts. Und ja. Zumindest die vom digitalen Staat sind da auch auf die Republika gegangen, aber nicht umgedreht. Ja, komisch. Und nicht alle vom digitalen Staat auf die Republika. Nee, aber ich habe da einige getroffen. Aber es war ein toller Abend. Dass die von der Republika auf den digitalen Staat gehen, das kannst du jetzt nicht wirklich ernst meinen. Ja, da waren schon ein paar dabei, ja. Tatsächlich. Also da waren welche, die auf der Republika waren. Ich war ja auch hauptsächlich auf der Republika, weil damals durfte ich nicht auf den digitalen Staat. Ich war einmal auf dem digitalen Staat, das war ganz am Anfang, da habe ich bei der AKDB angefangen zu arbeiten. Da hatten wir dort einen Messestand aufgebaut mit unserem Wohnzimmerkonzept. Da standen ein Sofa und ein Sessel und Matthias, du kennst das nicht mehr. Nee. Du hast das zum Glück nicht mitgenommen. Deswegen schaue ich auch so. Das war ein Wohnzimmer aufgebaut mit Sessel und Sofa und Couchtisch. Und da stand ein Laptop drauf mit dem Lesegerät. Aber damals war natürlich der Laptop und das Lesegerät noch an Netzwerkkabel und Ähnliches angeschlossen. Das heißt, ich hatte da beim Aufbau dieses Setups so viel zu tun, die Kabel zu verstecken, dass das so halbwegs ausschaut wie ein Wohnzimmer. Also, weil du konntest den Laptop nicht kabellos lassen, weil der jetzt nach einer Stunde wäre ausgegangen. Und das war ein stranges Konzept. Und das war das Einzige, wo ich auf den digitalen Start durfte. Dann durfte ich nie wieder hin, weil wir nicht mehr als Firma da waren. Aber ich durfte auf die Republika zur Weiterbildung. Und dann ist ein Aktivist aus dir geworden. Dann ist ein Aktivist in mir. Zumindest kein Krawallaktivist. Krawallinfluencer. Ja, und dann kam so ein Typ an und hat gesagt, wir gehen mal zum Biobäcker. Und dann frühstücken wir. Es war dein Vorschlag. Das stimmt gar nicht. Ich habe dort da habe ich in der Jugendherberge gewohnt. Das war auch seltsam. Da hat so, wie hieß das Ding? Grand Hostel. In der Nähe von der Republika. Grand. Da dachte ich mir, Grand Hostel, das kann ja nicht so schlimm sein, aber ja. Genau, da hat Dirk was vorgeschlagen in der Nähe von der Republika, in der Nähe vom Grand Hostel. Ja. Das war ein Biobäcker. Da waren all diese bärtigen Menschen aus Kreuzberg. Für mich als Spandauer ja auch ein großer Ausflug damals. Du bist im Fahrrad gekommen. Ja, ich weiß, aber ich bin die ganze Zeit mit der U-Bahn gefahren, also ich wollte Eindruck schinden bei dir. Achso, du hast das so getan, als ob du. Genau. Peter, Spandau, Kreuzberg ist ungefähr so die Strecke München-Augsburg. Also so groß ist Berlin für euch, Münchner und Umgebung. Ja? Okay. Da wohne ich ja quasi Gut. Dann in Mitte. Ja, da gehörst du auch hin mit so einem Podcast. Ja, das stimmt, als Hipster ist mein Bart zu kurz. Da muss noch was gehen lassen. Ja, stimmt. Ich meine, du musst ja nicht gleich Dirk, aber schau dir mal, mein ist ja ein schönes Beispiel lassen, oder? Ja, das stimmt, aber in Berlin gehst du da nicht durch, der ist zu kurz. Ich bin ja nicht in Berlin, ich bin in Altomünster. Ja, ihr seid ohnehin, also bei mir so auf den Bildern, das ist ja nett, gell? Weil die Bartlänge von links nach rechts massiv zunimmt. Weil ich dazu sagen muss, dass ich mein Bart erst gravierend gestutzt habe, weil ich das mit den Masken, das war einfach, das sah dann immer so zerzauselt aus. Und genau. Für diesen ominösen Tag heute, wo ich auf dem Zukunftskongress in München war, war ich gestern extra nochmal beim Barbier. Also ich möchte das hier mal geflissentlich einfließen lassen. Ja? Ja, wir haben uns schon gewundert, warum das so... Oh, halt auf. Ja, du hast das nur für uns gemacht. Ja. Ich habe jetzt auch gedacht, extra zur 100. Folge, weißt du, geschniegelt und gebügelt. Ich hatte ja vorhin noch Hemd an, jetzt lausiges T-Shirt in weiß, aber gut. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich nicht heute zu dieser Veranstaltung mein IGAF-Nerd-T-Shirt anziehe, aber ich habe mich da nicht getraut. Aber ich habe die IGAF-Nerd-Tasse gepostet heute, hallo? Ja, die wunderschönes aus dem, Bild. Aus dem Schnee raus, ne? Ja. Bergen, Sachsen-Anhalt, heieiei. Habe mich schon gewundert. Hast du ja nicht erzählt, dass du im Urlaub bist. Ja, Urlaub unterbrochen euretwegen, hallo. Ja, aber das ist, ich finde das so großartig, dass hier aus diesem E-Government-Podcast tatsächlich so ein Netzwerk entstanden ist. Du hast gerade Sabine angesprochen, regelmäßiger Austausch. Saskia, gut, da wird er immer weniger, weil sie gerade echt im Stress ist, aber kann man sie auch hervorragend noch mit austauschen. Und auch alle hier, Peter, der jetzt gerade auch gesprochen hat, eigentlich alle, die hier Glückwünsche eingesprochen haben, mit denen stehe ich noch im Austausch. Also das ist großartig. Das entwickelt sich quasi, sind zwar mal Gäste, aber irgendwie bleiben die. Die hauen nicht wieder ab. Die bleiben bei der Stange. Genau. Also ich finde das super. Da entwickelt sich gerade ein riesen Ding, ganz informell, ohne dass man irgendwie einen Verein gründen muss oder irgendwas, sondern alle haben irgendwie ähnliche Ideen und wollen das voranbringen. Ein Arbeitskreis. Ja, wenn ich das Arbeitskreis nenne, dann fällt er auseinander. Ja. Das Neue ist ja, dass man Kompetenzgruppen gründet. Das ist aber auch nicht viel besser. Ja. Das ist hier mit den Schaufensterprojekten. Kannst du dich noch an unseren Leuchttürme im Merch erinnern? Ja, das stimmt. Wir brauchen Leuchttürme. Wir brauchen Leuchttürme. Aber ich finde den neuen Merch viel cooler mit den Sprüchen. Layer 10 Optimierer und Versteher. Ja, sowas. Versteher, genau. Ja. Das finde ich viel cooler. Das versteht man. Also, viele verstehen das gar nicht, was das bedeutet. Layer 10 ist der Start. Also ihr wisst das natürlich, aber der Merch geht aber leider nicht so gut. Der Merch, der am besten geht, das ist der IGAF-Pod. Der IGAF-Nerd. Das ist der Merch, der am besten geht. Aber ich bin gestern auf Twitter angesprochen worden. Ich soll ein T-Shirt machen, OZG-Retter. Oh. Ja. Aber da schwebt mir dann auch so eine Warnweste vor, wo es hinten drauf steht. Warnweste. Es gab schon mal irgendwie so ein Unternehmen, da ist so ein Vertriebler immer mit Warnwesten über die Messen gelaufen. Musste Peter Straßburger mal so ansprechen. Der hatte den so ein bisschen als Feindbild gehabt. Aber Ja, oh, schade, dass die CeBIT nicht mehr gibt. Sonst würde ich mir vielleicht so eine Weste kaufen. So OZG-Retter im Einsatz oder so. Wirst du wahrscheinlich von dem einen oder anderen Consultant verkloppt. Und ach ja, da gibt es so viele Consultants. Das ist ja auch so ein Ding. Momentan wird ja alles, was die Uni gerade verlässt, als Consultant eingestellt und gleich mit Senior Grade und Gehältern ohne Ende, weil im OZG ist halt viel Geld da. Ja, wo muss das Geld hin? Ne? Ja, genau. Schade, wir könnten so viel machen mit dem Geld. Ja. Könnten wir über Sicherheit reden. Ja. Haben wir eigentlich schon mal einen Podcast über Sicherheit gemacht? Na, mit Melanie so ein bisschen, ne? Ja, stimmt. Aber sonst, wir haben am Anfang, haben wir mal, ich glaube, so war mein erster Aufschlag, ich weiß gar nicht mehr genau, worüber wir geredet haben. Ich weiß noch, wo ich gesessen habe und haben wir so ein bisschen über Sicherheit geredet, ja, aber es war zu einem anderen Thema. Aber so einen richtigen Sicherheitspodcast haben wir noch nicht gemacht. Das wollen wir mal nachholen. Sollten wir ins Auge greifen. Ja. Erklärer. Government-Sicherheitserklärer oder so. Genau. Genau, wie sieht's denn da? Lieber E-Government-Podcast, lieber Thorsten, herzlichen Glückwunsch von Digi, dem Alpaka und mir zur 100. Folge. 7,5 Jahre sind eine verdammt lange Zeit in diesem Internet und 100 Mal jedes Mal aufs Neue spannende Folgen mit tollen Gesprächspartnern sind eine echte Leistung. Respekt und vor allem danke dafür, danke für dein Engagement. Wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen. Lieber Thorsten, 100 Folgen. Ganz herzlichen Glückwunsch. Wir hatten im letzten Jahr noch darüber diskutiert, ob es das Digitalisierungsministerium geben soll oder nicht. Dann war es vom Tisch und letztlich doch nicht, aber so zieht sich das eben durch alle Themen. Die digitale Verwaltung braucht genau die Akteure, die sich mit Haltung dazu austauschen. Und du machst die ausfindig und du bringst sie zusammen. Vielen Dank für deinen neutralen und klugen Blick auf die Dinge und ich freue mich auf viele weitere Folgen. 99 Folgen des IGAV-Podcasts gibt's bereits. Ich freue mich jetzt auf die 100. Sitzung. Das ist echte geballte Vielfalt, die hier zur Verfügung gestellt wird. Ganz herzlichen Dank, lieber Thorsten, für das IGAV-Podcast aus Bayern mit tollen Themen. E-Government, Open Government, Smart Government, alles das, was kommt. Ich erinnere mich auch noch an meinen Beitrag. Den haben wir damals auf der CeBIT 2017 aufgenommen. Ja, die gibt's auch schon nicht mehr. Digitale Disruption erwischt uns wirklich alles. Und ab dem 6.4. kann man sich das anhören. Bericht aus den Sachen, die wir machen, die Themen, an denen wir sitzen. Und das unterstreicht, wie wichtig solche Podcasts sind. Sie sind vor allem wertvoll, weil sie uns rausholen aus unserem Alltag und abends oder am Wochenende unterhalten mit Themen, die uns einfach interessieren und uns auch neue Sachen mitbringt, neue Themen, nette Gäste. Das ist wertvolle Fortbildung für die 20er Jahre. Ich freue mich auch, dass es da noch etwas zum Downloaden gibt und ich nicht alles streamen muss, denn ich bin öfters auch gerne offline und dann sind das genau die Alternativen, die man braucht. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg bei den nächsten 100 Folgen. Ja, Matthias, hast du wiedererkannt. Das war der Herr Lucke, Herr von Lucke, oder? Genau, Jörn war das. Mhm. Krass, weil manche Stimmen, die hat man so im Ohr, der Tonfall und so. Ich habe noch kurz vor Jörns Habil damals mit ihm diskutiert, bei Fraunhofer damals. Verrückt. Ja, und Sabine, vorhin beschwert sich gerade noch auf Twitter, jetzt ist sie dabei. Jetzt ist sie schon da. Genau. Und der Jan Ole, oder? Jan Ole, das war auch ein toller Podcast, das war auch klasse. Der Ole ist auch ein cooler Typ. Ja, du. Alpaka. Ja, Digi, das Alpaka, die haben doch bei der PGDIT haben sie doch ein Maskottchen. Die haben ja quasi für die PGDIT haben sie ein Maskottchen kreiert. Also, da hat gesagt, einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Und das hat sich keiner beschwert. Und das ist quasi die, ja, eine Behörde ist es ja nicht, aber die einzige Gruppe oder Projektgruppe in der Bundesverwaltung, die ein Maskottchen hat. Ja. Das sieht man mal, dass man mit ein paar unkonventionellen Ideen auch ganz ordentlich was bewegen kann. Ja, das ist auch übrigens. Dass sich keiner drüber aufregt. Das ist auch übrigens mein Motto: einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Ist Jan Leute Ole anquatschen, nicht auch wenn die sagen, nö. Ist Jan Ole nicht auch der Erfinder des gern per Du-Hashtags? Ja, genau. Den habe ich ja auch erfolgreich bei uns in der Firma eingesetzt. Ich habe den einfach mal in meine Signatur geschrieben und nach und nach steht jetzt in fast jeder Signatur drin. Cool. Ja. Aber Peter, ich glaube, ich habe dich unterbrochen. Na, ich weiß gar nicht mehr, bei was ich jetzt gerade war. Keine Ahnung. Wobei diese Neuerungen, die du dann bei dir in der Firma untergebracht hast, ja, Die gehen ja durchs ganze Haus quasi. Ja, aber in München wird das ja auch. Also ich war so erstaunt mit dem Thomas Pönig, dass der, ja, der ist der CTO von, oder CIO von München und sagt einfach, ja, hier Thomas. Und ihr wart ja auch mit ihm ganz, ganz locker da unterwegs bei den Open Data Days. Ja, der ist zu uns gekommen und hat als erstes, also wirklich gesagt, wir können alle mal per Du sein und das also ganz bewusst auch nicht irgendwie mit irgendwelchen hierarchischen Ebenen oder was, sondern mit jedem im Haus. Und der hat das quasi für die IT bei der Stadt München eingeführt, dass also hier komplett alle miteinander sich geduzt haben. Und es ist erstaunlich, es hat wirklich die Gesamtsituation deutlich entspannt auch. Also das hat schon eine Wirkung, weil das, in den früheren Phasen war das ja so, dass halt die jeweiligen zusammengehörigen Ebenen sich geduzt haben. Und durch dieses allgemeine Duzen hat das einfach auch diese hierarchischen Ebenen aufgebrochen. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt gewesen. Ja, das Interessante ist, dass bei uns in der Firma nimmt das auch Überhand quasi. Und ich sehe das bei uns im Bereich 5, wir sind im Prinzip alle per Du. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen. Und das macht das Arbeiten viel entspannter. Man hat einen ganz anderen Zugang, was nur so ein Du auslöst, das ist irre. Also ich bin ja ein alter Gastronom, da hat man sich auch geduzt, aber ich war damals immer der Meinung, ich möchte nicht von den Auszubildenden geduzt werden, weil ihr kennt es selber, so 16-, 17-Jährige, die nehmen das dann gern mal, kriegen das in den falschen Hals. Und das war echt ein Problem. Aber inzwischen muss ich sagen, dass Du entspannt total die Arbeitsatmosphäre. Jetzt ärgerst dich, wenn von einem 16-Jährigen gesiezt wirst, ne? Genau. Das gucke ich mir erstmal, wen er anspricht. Bewusst. Wenn einer so mir Sie sagt, ein 16-Jähriger, gucke ich erstmal, ob noch jemand neben mir steht oder so. Meistens wenn ein Vater dabei ist, oder? Ja, die Glückwünsche waren alle mega cool. Also es war jetzt tatsächlich das letzte Einspieler. Gibt's jetzt Essen? Das kannst du schon die ganze Zeit essen. Ja, aber das große Buffet kommt doch jetzt, oder? Ja. Ich merke schon. Ich glaube, ihr seid am Ende. Wir haben gerade mal 2 Stunden. Hallo? Ja, also zur 100. Folge haben wir die 100 Minuten jetzt schon mal ordentlich überschritten. Die 100 Minuten haben wir überschritten, das heißt, Ziel ist erreicht. 48 aber Minuten Durchschnittsdauer, oder? Ja, wir müssen die ja auf 60. Ja. Ja, genau. Aber ja gut, ich bin auch leer gequatscht. Habt ihr noch was? Ja, das ist ja das, was du immer deine Gäste am Ende fragst, ob sie noch irgendwas loswerden wollen, ob genau. Irgendwas noch fehlt. Also heute frage ich mal meine Gäste, was habt ihr denn noch, was ihr unbedingt loswerden wollt? Da mache ich meinen ersten Aufschlag, den Anfang. Am Anfang dachte ich so, als die beiden mir geschrieben haben auf Twitter, so, boah, was wird denn das jetzt hier? Und ein bisschen frech so geantwortet, dann waren die aber hartnäckig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, tolles Netzwerk daraus geworden, macht riesen Spaß und ich will den Kontakt und auch keine Minute mit euch missen. Also vielen Dank, dass ihr mich da aufgenommen habt und ich hoffe, wir machen alle in der Runde, in der Konstellation weiter so. Ein paar Themen habe ich noch auf der Pfanne, wie Thorsten vorhin sagte, die man da getrost diskutieren kann. Vielen Dank euch. Ja, ich muss auch sagen, also ich bin auch sehr, sehr, sehr, sehr dankbar. Also wie sich das Ganze entwickelt hat, auch sehr dankbar für die Community, für die Hörerinnen und Hörer. Das ist auch irre, was sich da entwickelt hat. Auch ich habe hier eine ganz einfache Mail an alle Gäste geschrieben und dann kommt so ein Feedback zurück. Und habe nur geschrieben, hey, wir machen hier 100. Folge. Wenn du Bock hast, kannst du mal irgendwas einsprechen. Und da kommt so viel zurück und das sind alles Leute, die oder wo viele haben nur Podcast-Erfahrung mit dem Podcast hier. Die sind in keinem anderen Podcast gewesen. Und das ist so mega cool. Und der Kontakt hält einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ich bin so dankbar über die Community, über den Podcast, über euch drei auch. Also das ist großartig. Peter war einer meiner allerersten Supporter. Ich weiß noch, wie der meinem damaligen Chef gesagt hat, weißt du, was du da hast? Du hast da ein Goldstück. Und das fand ich so cool. mein damaliger Chef hat das inzwischen vergessen, aber das war so mega, einfach so aus dem Nichts heraus hat er das meinem Chef da so auf der CeBIT gesagt. Das ist super. Dirk, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Matthias, gut, Matthias habe ich mir selber ausgesucht, den habe ich ja eingestellt. Hab gedacht, aus dem könnte was werden, der könnte passen. Und ich glaube, auch Matthias hat echt seinen Weg gefunden, jetzt in einer anderen Unternehmung, jetzt quasi direkt an der Front. Und ich glaube, Matthias, aus dir wird noch mehr. Vielleicht wirst du noch mein Landrat. Lass es mal nicht mein Landrat hören. Ja, aber den Dank kann ich nur zurückgeben, allgemein in die Runde an euch alle drei, aber auch tatsächlich speziell an Thorsten. Nicht nur fürs Einstellen damals, sondern auch für die Idee des Podcasts, denn sind wir ganz ehrlich, das ist primär dein Kind. Wir drei sind dankbare Jünger deines Podcasts und machen da wahnsinnig gerne mit und freuen uns. Von daher, das ist dein Baby, du machst die Technik, du bringst die meisten Ideen mit rein. Von daher, großen Dank an dich nochmal, großen Dank an die anderen zwei. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört. Ich sehe meine Spur nicht mehr. Wir hören dich schon. Und jetzt gehen wir essen. Jetzt gehen wir essen, genau. Okay, dann machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank an euch drei. Das Einzige, was uns der Thorsten noch sagt, unter welcher Lizenz ist dieser Podcast? Der ist natürlich unter einer CC BY SA, unter einer Creative Commons Lizenz. Und dieser Podcast darf geteilt und verwendet werden unter Nennung der Quelle. Und das ist genauso wichtig wie Open Source. Okay, vielen herzlichen Dank an euch und hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und jetzt, Thorsten, bitte das Outro. Das Outro spiele ich hinterher nach, weil ich habe das hier nicht mehr in das Board reingekriegt. Fürs Zuhören. Informationen zu Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet diesen Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr den eGovernment Podcast gefunden habt und anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.house.